Das Leitmedium. Tippt da die ganze Zeit. Ach so, Maria, du sollst anmoderieren. Ich dachte, das, Chris moderiert. Das hat mir noch gar keiner jetzt geschrieben. Ach nö, seit 5 Stunden erst. Echt? Ich hab's noch nicht gelesen. Kommt mal nicht. Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe von Das Leitmedium. Ich hab's echt nicht mitbekommen, dass wir jetzt schon anfangen können. Tut mir leid. Ich hab mir gedacht, wenn Philipp da noch seine merkwürdigen Genitalgeräusche macht, kann's noch nicht so schlimm sein. Aber herzlich willkommen, Maria und Philipp und keine Ahnung. Maria natürlich vom Ein Mops kam in die Küche Podcast, dem besten Podcast nach meinem Podcast. Muss jetzt Hallo sagen. Hallo. Ich wollte es einfach noch ein bisschen wirken lassen, weißt du? Manche Sachen kann man einfach ein bisschen im Raum stehen lassen. Stille ist immer großartig. Ja, ne? So ein Hallo macht es kaputt. Vor allem aber Hallo. Der als letztes was gesagt hat, ja. Mhm. Und Philipp, bitte kannst du mal aufzählen, bei welchem Podcast du überall am Start bist? Man verliert den Überblick. Ja, mein Hello Kitty Blog ist voll und ich weiß es völlig, nicht mehr. Völlig übertrieben. Happy Day, Zelluloide und das Leitmedium. Siehst du, haben meine 2 Seiten aber nicht gereicht. Ja. Möchtest du sagen, worum es hier heute geht? Es geht heute um unser allerliebstes Hobby. Das Hobby, was inzwischen schon lang kein Nerd-Bereich mehr abdeckt, sondern Mainstream-Kultur ist. Jeder kennt es, jeder liebt es. Und seit iPhone und Wii sogar die alten Menschen und die ganz kleinen Kinder Videospiele. Die besten Videospiele of all times. Ich dachte, seitdem es Wii und Wii U gibt, sind die Videospiele im Arsch. Nee, das hat gar nicht so wahnsinnig viel, wie man ja an den Verkaufs, wo wir gleich mal in die Materie gehen, wenn man sich die Verkaufszahlen der PlayStation 4 in Japan anguckt, ja, dann ist zumindest in Japan der Markt für stationäre Konsolen, muss man sich ernsthaft Sorgen machen. Die Vita und die PSP ist dort noch der Renner, obwohl Sony, glaube ich, diese Woche angekündigt hat, dass die PSP nicht mehr ausgeliefert wird. Okay. Aber nee, also die PlayStation 4 ist echt weit hinter der Wii U diese Woche zum Beispiel gewesen. Okay. Und es verkauft sich sowieso total schlecht verglichen mit vorigen Generationen. Und die Japaner haben irgendwie keinen Bock mehr auf stationäre Konsolen. Weil wenn du dir anguckst, dass Mario Kart für die Wii noch bis vor einem Jahr oder zwei immer in den Top 10 der meistverkauften Spiele war, dann ist es schon sehr merkwürdig, wie schlecht sich die Wii U verkauft, jetzt wo Mario Kart draußen ist. Und auch die PlayStation 4, wenn du hier guckst, wie die im Westen angekommen, eingeschlagen ist, dann wird zumindest in Japan, die uns ja mal ein bisschen voraus sind, haben die Handys da so ein bisschen den Markt durchgeschüttelt. Aber so die richtige Software gibt es ja für die PS4. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, 4 Stunden eine PS4, bis ich sie für 700 Euro dann verkauft habe. Ah, du warst einer dieser Geld machen. Du hast die keine inzwischen wieder gekauft? Nein, ich habe auch gar keinen Grund. Aber 0% Drang, mir eine Current-Gen-Konsole zu holen, sei es One oder PS4. Ich habe keinen Grund. Warum? Nee, hast du völlig recht. Völlig recht. Es gibt keinen Grund bis jetzt. Außer die Wii U. Da gibt es eine Menge Gründe. Ja, ich habe jetzt vergangene Woche das Mario Kart 8 gespielt und es ist echt ganz geil, es sieht echt crisp aus, von kann man sagen, was man will, was man da aus der Wii U anscheinend auch rausholen kann, das ist wirklich nicht schlecht, aber ey, dieser blaue Panzer, ne? Der zerstört tatsächlich das Ganze. Du kannst ja customizen für Freunde und so und kannst blaue Panzer rausmachen und er stört nicht, es gibt ja Tricks, wie man den blauen Panzer entschwinden kann. Mir hat einer ohne Scheiß geschrieben, ich möchte ein Geheimnis verraten, was halt von Generation zu Generation, von Vater zu Sohn weitergegeben wird. Und dann hat er mir geschrieben, dein Vater? Wie man den blauen Panzer entkommen kann. Aber außer der Tröte? Also 3D, ja. 3D Mario, Donkey Kong Country, Rayman Legends, Mario, Wii U. Es gibt viele Gründe. Pikmin, Wonderful 101. Das sind halt alles Nintendo-Marken, bis auf Wonderful 101. Wenn du dir Mario Kart 8 jetzt holst, kriegst du noch ein Spiel. Ich hab's schon lange. Dazu. Ja, hab ich heute Mittag runtergeladen. Was hast du dir geholt? Ja, es war eine schwere Entscheidung. Ich habe mich dann am Ende wegen Multiplayer-Spaß habe ich mich für Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen und habe mir nicht Monster Hunter geholt, weil ich dachte, Monster Hunter ist so ein Game, da muss man sich so richtig reinnerden. Mhm. Und ich weiß genau, dass wenn ich es mir runtergeladen hätte, dass ich so 10 Minuten mit so einem Horse da durch die Gegend gelaufen bin. Ich weiß, das ist auch sauschwer, man muss grinden wie ein Depp. Und dann habe ich gedacht, und dann lege ich es weg und dann war es schade drum bei dem Winterspielen, da ist zumindest die Chance, dass ich jede Disziplin einmal anteste. Aber, und dass du auch mal gewinnst, ja? Ich bin mit der Wii U wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden, weil man mag jetzt sagen, dass die Release-Politik nicht so toll ist, wobei die PlayStation 4 sich auch nicht gerade da rühmlich mit Ruhm bekleckert. Aber am Rest der Welt dafür, ne? Ja, aber ich finde, die Wii U hat verdammt viele richtig hochwertige Titel. Und wie viele gute Titel hat man denn pro Gen? Nicht so wahnsinnig viele. Und wir haben da jetzt echt schon 5, 6 so richtig, richtig gute Titel. Ja, das ist. Und dann wird noch mehr kommen, hoffe ich. Jetzt ist ja die E3. Wir kommen ja auch perfekt jetzt so in diesen Hype-Mode. Am Montag geht's ja los. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin gespannt, was Microsoft macht. Von denen erwarte ich mir extremst viel. Die müssen richtig Gas geben. Ich habe nicht so richtig Bock auf Serien, Crossovers, Games-Serien. Sei es dieses Halo-Crossover von Steven Spielberg. Und wie heißt dieses Videospiel nochmal von Microsoft, was von Remedy gemacht wird, was Serie und auch Game ist? Kannst du dich dran erinnern, dass man, da kann man so die Zeit einfrieren, etc.? Keine Ahnung. Haben sie letztes Jahr bei der E3 auch fett abgefeiert. Das sind alles so Konzepte, die sind wirklich relativ komplex, habe ich aber nicht so richtig Bock drauf. Und ja, Sony fährt ja aktuell so ein bisschen diese Indie-Schiene, sind ja der pädophile Freund des kleinen Videospielentwicklers und so. Finde ich ein bisschen perfide, die Tour. Microsoft ja eigentlich da, der Vorgründer mit Xbox Live Arcade. Summer of Arcade, die letzten Jahre waren immer so großartig. Und ich bin gespannt, diese E3 wirklich großartig. Ja, aber gut, man muss ja wirklich sagen, dass Sony jetzt als die Gamers-Konsole dasteht. Aber hat Sony nur einfach alles richtig gemacht, was Microsoft extrem falsch gemacht hat. Das hat sich Microsoft echt selber zuzuschreiben. Und ich finde es nur legitim, dass wenn Microsoft diese extrem Gängelung bei Spiele, Gebrauchtverkauf etc. pp., digital, always online, wenn die den Scheiß erstmal da ankündigen und uns noch als Gold verkaufen wollen, dass dann Sony ich habe noch vorher zu jemandem gesagt, der in der Games-Branche arbeitet, ich sag, hey, wie geil wäre das, wenn morgen Sony einen günstigen Preis ankündigt und sagt, bei uns wird es die Scheiße nicht geben, dass ihr eure Spiele nicht weiterverkaufen könnt. Und wenige Stunden später gab es schon dieses Video, wo dieser eine Fett sagt dem anderen so, this is how to borrow games to your friend und dann so einfach so hier und ihm so die Hülle in die Hand drückt. Und das war einfach gut gefahren. Ich meine, da wären sie bescheuert, wenn sie es nicht gemacht hätten. Was sie jetzt halt mal delivern müssen, ist mal ein paar Games. Weil ich meine, ich habe jetzt ein paar Games, aber so bis auf Killzone und so ein paar Indie-Titel, die man ja über PlayStation Plus immer nachgeschmissen bekommt, wird man ja nicht wirklich verwöhnt. Nee, was haben wir denn noch? Infamous Second Son, ne? Ja, genau, aber das habe ich mir gesaugt, dummerweise. Hab's eine Stunde gespielt, anderthalb vielleicht, und dann hat mich diese Open World Titel sind eben doch nicht mein Ding. Ich habe durch GTA 5 habe ich gedacht, sie sind jetzt vielleicht doch mein Ding. Bist du auch so ein bisschen anti Open World? Ich bin anti Open World und bei GTA 5 habe ich das erste Mal, dass ich ein GTA nicht nach einer Stunde wild Amoklaufen durch die Stadt weggelegt habe, sondern dass ich es durchgespielt habe. Also die Story, nicht 100%. Ich habe auch nur eine Handvoll Open-World-Spiele, die ich überhaupt durchgespielt habe. Das ist Red Dead Redemption, das ist GTA 5 und ja, das war's vielleicht auch schon. Also, ich habe keinen Bock drauf. Ich will einen Schlauch. Ich will, dass man mich wie früher in der Spielhalle... Was heißt ein Schlauch? Ich möchte an die Hand genommen werden und möchte nicht einfach belanglos in eine Welt reingedroppt werden. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt Mission XY mache, dann verpasse ich wieder Sachen und ich weiß nicht, das bekomme ich nicht gepaart in meinem Schädel. Und Ich komme aus einer Generation. aus einer Generation Videospieler, wo das Weiterkommen, ja, neue Grafik bedeutete, wo man in das Spiel hatte, wenn man den neuen Level gesehen hat von einem Spiel, dass man geflasht war und so, oh, diese blaue Welt und geil, neuer Level. Und wenn man tot war, nichts mit abspeichern. Da musste man wieder von vorne und hoffte, nochmal dieses Interior zu sehen. Bei einem Open-World-Game habe ich das alles schon. Da muss ich dann einfach nur in so eine scheiß Story. Deswegen bin ich eigentlich kein Open-World-Fan, obwohl GTA 5 so gutes Charakterdesign hat, dass mir das einfach nur wegen diesem einen crazy den Trevor bin ich eigentlich dran geblieben am Ball. Da habe ich gedacht, das ist mein Mann. Wie ging es bei dir aus am Ende? Hast du Trevor abgefackelt? Ich habe Trevor abgefackelt. Natürlich, Alter. Und nein, aber der Witz ist, weil ich so weit gekommen bin, ich will das jetzt schaffen, dass ich Angst hatte, wenn ich, das gab ja so drei Möglichkeiten oder vier und eins war so an incredible ass fuck unmöglich zu schaffender Kampf. Und eigentlich hätte ich das nehmen sollen. Das wäre nämlich das Ende gewesen, wo alle drei Dudes überleben. Aber ich habe Trevor abgefackelt. Im Nachhinein habe ich mich total schlecht gefühlt, weil eigentlich war er doch mein Homie. Eigentlich habe ich ihn noch geliebt. Und wie habe ich gelacht, als ich irgendwann bei Trevors Haus vorbeigelaufen bin und die entführte Alte ist irgendwie im Garten und richtet sein Beet. So am Gärtnern. Diese mit dem Stockholm-Syndrom. Aber wir machen gerade so ein Nerdgespräch und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Maria ist angepisst oder bei der Maria hat es einen ähnlichen Effekt, wie wenn sie Männern beim Videospielen zuguckt und ihr Bürostuhl ist gerade wie so ein Stempelkissen. Ich hab doch gesagt, ich trage Unterwäsche, Philipp. Reiß dich zusammen. Ja, Mann, aber der Geilheitsgrad, den wir hier präsentieren, der lässt deine Unterwäsche eine dünne Schicht. Das ist wie wenn man ein Tempotaschentuch in den strömenden Regen hält. Nein. Wollen wir anfangen? Ihr hattet einfach so einen Lauf. Und ich dachte, man kann ja auch mal den Mund halten, wenn zwei einen Lauf haben. Ganz im Ernst, bei Philipp habe ich derbe Bock auf seine Top 5, weil ich weiß, er ist auch Gaming-Nerd wie ich. Oh, bei Maria bin ich mir nicht ganz so sicher, deswegen bin ich noch heißer auf deine Top 5. Und du bist so ein Diplomat, Mensch. Ja, aber echt, oder? Dachte ich auch gerade. Ich muss mal sagen, wie ich meine Top 5 rangegangen bin, weil das kann man ja ganz verschieden sehen. Weil natürlich könnte man jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel GTA 5 in meiner Top 5 hätte und Chris hat dann zum Beispiel Maniac Mansion, dann könnte ich ja sagen, bah, Maniac Mansion, die grafische Vergleich zu GTA 5, da stinkt es ab. Aber ich habe es eben nicht so gemacht, sondern ich habe gesagt, Spiele, die mich in meinem Spielerleben für mich Meilensteine waren, aber auch irgendwie so ein bisschen Meilensteine, bisschen auch für die Videospielgeschichte. Nicht alle, aber doch eigentlich schon fast die meisten. So habe ich es auch gemacht. Ich habe meine persönlichen Meilensteine genommen, nicht die objektive Sicht. Ich auch, bei mir geht es auch gar nicht anders. Ich habe auch lange nicht so viele Spiele gespielt wie ihr beide. Deswegen würde ich mir gar nicht anmaßen, da zu sagen, ich weiß, welches die fünf besten Spiele aller Zeiten sind. Aber dann fang doch mal mit deinem Angry Birds auf Platz 5 an. Oh. Kleiner Scherz. Kleiner Candy Crush. Hey, Candy Crush, jetzt mal kurz, mal ganz kurz, Ich habe gedacht, ich muss mir auch mal irgend so ein komisches Spiel ziehen. Ja? Dann ziehe ich mir Candy Crush, weil das so eins der Spiele war, die immer besprochen werden. So, hey, wenn man auf was zockt, dann muss man das zocken. Ja, man hört überall davon. Free-to-play und so. Und ich habe gedacht, Free-to-play ist so nach dem Motto, naja, bis hierhin geht's und jetzt musst du dir entweder das Item holen, um besser zu werden, oder du lädst dir eben das Spiel für 2,90 Euro runter. Oder kaufst du irgendwelche Powersteine. Aber damit Pustekuchen, es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, sich das Spiel einfach für einen Betrag komplett zu holen. Nein, nein. Sondern immer wieder kommen diese Zeitsperren, wo es dann heißt, so, du hast zu viel gezockt, wo ich dann einfach sage, I don't give a shit. Und wo ich einfach das Ding dann weglege und denke, ich bin nicht bescheuert. So geil ist euer Spiel, nicht? Zumal es auch irgendwie Candy Crush ist und wirklich, das hat so viel mit Glück zu tun und so wenig mit Skill. Also verglichen mit einem Tetris zum Beispiel. Aber Maria, fang doch mal mit deinem fünften Platz an. Ja, also ich muss sagen, ich war schon sehr, sehr süchtig nach Candy Crush und ich habe es gelöscht im Dezember, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und hast du auch seitdem Geld ausgegeben da? Nee, auf keinen Fall. Sowas würde ich nie machen. Mm-mm. Aber irgendwann gibt es doch diese Paywall, wo du zahlen musst oder nicht. Bist du irgendwo? Nee, musst du nicht. Mm-mm. Du kannst immer alles mit Zeit machen. Ja, du darfst dann halt einen Tag lang nicht mehr spielen. Sowas ja, klar, dieses System kenne ich auch, aber irgendwann wird es doch tatsächlich so schwer, dass du abdrehst. Also, da bin ich dann zumindest bin ich dann nicht hinkommen. Ich war irgendwie bei Level 190. Maria hat einfach mehr Skills als du, Chris. Sieh's ein. Ja, okay. Na, ich fange mal an, Jungs. Also, Wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich selber, also ich habe schon auch Videospiele gespielt, aber ich habe tatsächlich auch so ein bisschen eine andere Herangehensweise an Videospiele. Für mich kann ein Videospiel auch ganz, ganz toll und emotional gewesen sein, wenn ich's jemand hab spielen sehen. Und das heißt, wir werden sehen. Also das erste Spiel, meine Nummer 5, habe ich tatsächlich aber gespielt, ist Super Mario Galaxy. Auf der Wii. Genau. Ja. Das, ich muss auch dazu sagen, die einzigen beiden Konsolen, die ich je besessen habe, waren die PlayStation 2 und die Wii. Ich habe das Spiel mit meinem besten Freund damals gespielt, kam 2007 raus. Und weil man konnte das ja zu zweit spielen. Und es hat so einen Spaß gemacht. Und ich habe damals auch ganz, ganz früher mit Mario angefangen, überhaupt Konsole zu spielen. Mein Vater hatte sich die irgendwie ausgeliehen und dann habe ich als Kind das schon immer gespielt. Deswegen ist man ja dann sowieso emotional so ein bisschen gefangen. Und ich fand einfach total toll, dass es immer noch Jump'n'Run ist, aber eben so weitergedacht. Und diese ganze Galaxy-Welt mit der tollen Grafik. Und es war immer noch das Wohlfühlen wie früher, fand ich. Und natürlich auch die gleiche Story. Peach lässt sich entführen von Bowser. Das ist ja irgendwie... Im zweiten Mario Galaxy ist die Story wirklich anders. Ja, ich weiß, hab ich nicht gespielt. Peach wird nicht geklaut. Ich glaube, so ein... Wie heißt diese Welt? Das Regenbogenland-Tal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das verwüstet von Bowser und bla. Ich war auf jeden Fall schockiert. Entschuldigung. Ja, aber jedenfalls, also man fühlte sich einerseits sofort wohl, aber es war andererseits auch irgendwie genug anders und weitergedacht und irgendwie weiter transportiert, das Spiel, dass es mich total fasziniert hat. Und es hat sich aber trotzdem so total natürlich gespielt, und zwar auch zu zweit. Also im Prinzip ist es ja so, dass einer ist eben logischerweise Mario und macht so die ganzen meisten Sachen, und der andere ist wirklich nur so der Helfer, der Sachen einsammelt und Dinge aus dem Weg räumt und so. Hat so ein bisschen weniger zu tun, aber es ist, macht total viel Spaß mit dem Nunchuck. Und ich habe da wirklich, wir haben nächtelang durchgespielt, wie es ja oft ist bei Videospielen, vergessen, wie spät es ist, und haben uns durch die verschiedenen Level gekämpft. Und ich muss euch beiden zustimmen, ich wollte euch vorhin nur nicht unterbrechen, ich bin auch kein Open-World-Fan, und ich mochte einfach so, wie man sich so Level für Level, wie es halt früher war, so erkämpft, und dann kann man einen weiter und einen Planeten weiter und dann hier rein und alles sieht neu aus und wieder anders und so weiter. Das hat mich ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt, andererseits aber auch war es in die Moderne sozusagen transportiert. Es hat für mich super funktioniert. Ich fand es ganz toll. Habt ihr das gespielt? Ja, absolut. Was man ja jetzt ja so ein bisschen vermisst von Nintendo, was sie mit dem Controller gemacht haben. Also es gab ja auch diese Stellung, wo man praktisch den Controller sich so auf die Faust gestellt hat und dann wie so ein Stick rotiert hat, wo er auf diesem Ball balanciert hat und so. Hat mir super gefallen. Auch super funktioniert. Das ist halt irgendwie, wenn man darüber nicht viel nachdenken muss, das war alles so irgendwie sehr natürlich. Fand ich wirklich super. Was ich ja nicht mag, ist, wenn sie so eine Hybridsteuerung machen, wie bei diesem Donkey Kong Country Tropical Freeze. Da rennst du normal mit dem Wii-Pad rum, aber um zu stampfen, musst du das Pad schütteln, und da komme ich gar nicht rein. Nein. Was ist denn jetzt los? Das stimmt nein, nicht. Nein, offensichtlich. Bei Tropical Freeze ist das nicht so. Bei Tropical Freeze musst du überhaupt nichts schütteln. Bei dem Jungle-Ding dann halt. Ich weiß ja, nicht mehr. Großer Unterschied. Feines Detail. Aber das ist das Schöne an Tropical Freeze, dass du es auch mit einem ganz normalen Pro-Controller spielen kannst, also dem Wii U Pro-Controller. Und da gibt's gar keine Fuchtelgeschichten. Nichts. Okay. Keine Fuchtelgeschichten, sorry. Ja, das war jedenfalls mein Platz Nummer 5. Da muss man nicht mehr zu sagen. Ist ein tolles Spiel. War auch das erste. Ich habe die Wii U mir gewünscht und habe das dazu bekommen und bin direkt mehrere Tage ungeduscht irgendwo hängen geblieben. Das ist schön. Die Details. Ich habe das auch nur für dich hinzugefügt, Phil. Ich weiß, die ungeduschten Details sind deine. Okay. Soll ich jetzt oder wollen Sie? Ja, machen Sie. Bei mir auf der 5, es war wirklich ein Kampf. Ich konnte heute Nacht auch nicht schlafen. Ich hatte die ganze Zeit diese beiden Spiele auf dem 5. Platz. Sie haben sich wirklich einen massiven Battle in meinem Kopf gegeben. Final Fantasy 7 war es nicht. Ich habe Bioshock, den ersten Teil, bei mir auf Platz 5. Nie habe ich eine rundere, geilere Welt wie Rapture erlebt. ganze Spiel war so großartig. Es hatte diese Anlehnung von System Shock, diese Plasmide fand ich großartig, auch wenn sie nicht wirklich innovativ waren. Aber mir hat es unfassbar gut gefallen. Das Gunplay war wirklich gut für so ein Spiel. Und also Bioshock hat mich definitiv hart geprägt, videospieltechnisch. Aber ich frage mich tatsächlich immer noch, Philipp, vielleicht weißt du was, es gab ja mal diesen Independent-Film. Warum macht man da denn keinen richtigen Film mal draus? Ja, ich glaube, dass es ja eher andersrum ist. Ich glaube, dass sich Videospiele bei Filmen bedienen und weil man das interaktive Element hat, man dann geneigt ist zu glauben, dass das ein ganz tolles Setting ist, aber es nur wenige Videospielverfilmungen gibt, die dann als Film funktionieren. Von daher, ich meine, Setting, da könnte man durchaus was mitmachen, aber ich glaube, dass das recht schnell cheesy wirken würde. Kommt auf das Budget wahrscheinlich drauf an, ne? Nee, aber auch wie realistisch das ist und diese Art Deco-Geschichten und das Wasser und die Leute, die da rumlaufen. Ich glaube, dass diese Welt als computeranimierte Welt super funktioniert, aber wenn man sie nachbauen würde, glaube ich, dass es einfach der Schritt zu groß wäre, um es glaubhaft zu machen. Aber kann gut sein, dass das funktionieren würde. Ich weiß es nicht. Es gibt sicher Videospiele, die zumindest Inspiration bieten könnten für einen guten Film. Also für Story muss man großartig nichts mehr sagen. Ne? Jack irgendwie stürzt im Atlantik ab, 1960 sowas rum und schwimmt auf dem Meer frei rum und sieht auf einmal einen Leuchtturm mitten im Meer und ja, der führt dann halt in die Unterwasserstadt Rapture und das Spiel war atmosphärisch so unfassbar geil und es ist so vielfaches geiler als Infinite, wie ich finde. Infinite, das der dritte Teil, spielt ja über den Wolken in dieser Stadt Columbia und das soll ja die Freiheit grenzenlos sein. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Die alter Poete, haben sie natürlich recht. Und der dritte Teil hat mir echt nicht so gut gefallen. Der zweite war echt schlimm. Das war einfach same, more of the same. Und ja, also Bioshock 1, habt ihr es beide gespielt? Ich nicht, aber von wann kam das raus? 2007. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Demo gespielt habe oder ob es jemand bei mir mitgebracht hat. Es kann auch sein, dass ich sogar hatte, weil bei keiner Konsole habe ich so viele Amazon UK Gelegenheitskäufe getätigt wie bei der PlayStation 3, dass ich am Ende irgendwie 70 Spiele hatte, was ich zum größten Teil nicht durchgespielt habe. Aber ich habe den Anfang gespielt irgendwie war das nicht mein Ding. Aber ich wollte es dann immer mal wieder spielen, weil ich habe nicht wirklich weit gespielt. Ich hatte recht gleich am Anfang bei irgendeiner ersten Sache, die ich machen musste, hatte ich irgendein Problem und habe es nicht gerafft, wie ich es machen musste. Und dann habe ich gedacht, kein Bock. Und hätte ich mich da reingefuchst, kann ich mir gut vorstellen, dass es mir eventuell sehr gut gefallen hätte. Also spielerisch wie atmosphärisch kann man dem Ding meiner Meinung nach überhaupt nichts vorwerfen. Und ja, ist hat ja auch wahrscheinlich zu Recht einen sehr hohen Standard unter den Gamern. Einen sehr großen Stand. Ja, und auch zu Recht ist es in meinen Top 5. Genau. Philipp, hau rein. Ich gehe jetzt sehr weit zurück. Und zwar auch ein Nintendo-Spiel von der damals eigentlich Erfolgsgarant-Schmiede Rare aus England. Die jetzt damals. Jetzt machen sie die Avatare auf der 360 und One, naja. Genau, ja. Eben. Nee, aber man muss ja fairerweise dazu sagen, dass niemand, der da jetzt die Avatare schustert, damals dabei war. Und alle, die damals dabei waren zu Nintendo-Zeiten, sind ja schon lange nicht mehr dabei. Aber es geht um Donkey Kong Country für das Super Nintendo Entertainment System. Ich weiß noch, dass ich es gar nicht glauben konnte. Also erstmal, was für eine geile Aktion. Es gab kein Internet damals. Und deswegen war es natürlich schwierig, bewegte Bilder, um zu zeigen, wie geil das ist. Und dann hat Nintendo echt Videokassetten in großen Körben in die Kaufhäuser gestellt. Die habe ich noch. Wo so eine halbe Stunde Film drauf ist, wo man dann auch so den Job, den man damals dachte, das ist mein Traumjob, so einen Testgamer sah, wie er damit gespielt hat. Und es ist so unglaublich gut. Der Witz ist, ich habe es viele Jahre später gab es dann auf einmal eBay und dann hat man sich die ganzen Konsolen, die man früher hatte, nochmal für so ein Apple und ein Ei nochmal angeschafft, um sich das Gefühl von damals wieder ins Wohnzimmer zu holen und zu konservieren. Und Es ist immer noch verdammt schön. Also natürlich ist es etwas pixeliger, als man es gewohnt ist, aber es sieht so verdammt gut aus, diese Technik, die mit der das gemacht wurde, mit diesem Rendern und dann eine Stop-Motion-Animation da draus zu machen, ist so verdammt gut. Es ist so fordernd, das Spiel. Und also jeder, der es nicht gespielt hat, sollte es noch immer spielen. Ich weiß nicht, ob es nicht auch für den 3DS oder zumindest für den Game Boy irgendwann mal so Remakes gab, aber man kann es inzwischen auf diesen, genau, Virtual Console, würde ich es echt jedem ans Herz legen, sich da mal reinzufuchsen und nicht zu schnell aufzugeben. Und eigentlich ist es stellvertretend für die ganze Serie, weil ich habe jetzt auch auf dem Wii U den letzten Teil gespielt und ich bin so froh, dass die das so gelassen, die Stärken mitgerettet haben. Sie haben natürlich nicht den Pixel-Grafik-Stil genommen, sondern das ganze 3D gemacht, aber es ist für ein Wii U-Spiel, also das Fell alleine von diesem Affen sieht saugeil aus. Es ist, sie haben die Lorenfahrten drin gelassen und wirklich viele schöne Ideen. Jetzt, sie haben das Rad nicht neu erfunden, aber ich habe damals auf der Wii, und da war ja Donkey Kong Country schon lange nicht mehr im Gespräch, habe ich immer wieder gesagt, ich würde so gerne, dass die Nintendo die Eier hat und so ein 2D-Jump'n'Run mal wieder groß rausbringt. Und dann fing es auf einmal an mit Donkey Kong Country und mit Super Mario Bros. Wii und dann oder New Super Mario Bros. Und da war ich echt sehr froh. Und jetzt gibt es vielleicht schon wieder so eine Übersättigung dieser 2D-Jump'n'Runs. Aber dass sie es eben als große Titel rausbringen, hat mich sehr gefreut und das auf dem Super Nintendo war der Anfang, wo ja noch zwei großartige Teile hinterherkamen. Aber für mich war der erste ein absoluter Meilenstein und ich glaube, so manches Super Nintendo Gamepad ist zu Bruch gegangen im Schneelevel, wenn man dann so eigentlich schon gestoppt hat, aber er dann eben immer noch so ein paar Zentimeter weiter gerutscht ist und ja, herrliches Spiel. Und eins der wenigen Jump'n'Runs mit Rayman übrigens noch, dem neuen, wo die Unterwasserlevel einen nicht ankotzen, sondern eigentlich sogar Spaß bringen und schön sind. Alleinstellungsmerkmal von Donkey Kong waren ja auch immer die Tiere, auf denen man reiten konnte, ne? Genau. Das Rhino oder dieser Schwert. Der Schwertfisch kam erst später, ne? Nee, der Schwertfisch war im ersten Teil der Unterwasser. Und vor allen Dingen, diese Donkey Kong-Dinger auf dem Super Nintendo, die altern wirklich so gut, wenn du dir mal irgendwelche Polygon-Grafikspiele aus 96, 97, 98 anguckst. Das altert wirklich sehr, sehr schlecht, aber Donkey Kong sieht immer noch so geil aus. Voll Zustimmung. Ja. Das war Platz 4, ne? Ja, Platz 4. Ja, dann mache ich weiter. Das nächste Spiel ist eins von denen, wie ich vorhin schon angekündigt habe. Für mich ist ein Spielerlebnis eben auch, vielleicht eben ganz anders als für euch, daneben zu sitzen und mitzufiebern und der Navigator zu sein oder irgendwie Rätsel mitzulösen und so. Das ist bei mir auch, bevor der Chris dich auslacht. Ich muss bei bestimmten Spielarten, muss ich nicht selber am Joypad sein. Oh, das beruhigt mich total, dass du das sagst jetzt. Ich muss da nicht selber lenken. Und umso länger ich nicht am Joypad sitze, umso weniger will ich noch ans Joypad, weil ich das Gefühl habe, ich krieg's gar nicht mehr hin. Ja, so, irgendwann ist man dann so raus, so ein bisschen. Hm. Ja. Aber es ist auch wirklich so, dass mir das total viel Spaß bringt. Und in meinen letzten Beziehungen hatte ich auch immer das Glück, dass der Mann Videospiele viel gespielt hat. Und deswegen, meistens waren die aber zu vor, sich irgendwie zu informieren, was gibt's Neues, was ist los. Das habe ich dann immer gemacht, weil ich das sowieso immer mache. Und ich habe dann einfach immer Spiele mitgebracht oder einfach auf Spiele gezeigt beim Einkaufen. Das. Und dann haben wir uns halt abends hingesetzt und haben irgendwie zu zweit, er hat gespielt und ich habe navigiert und Rätsel mitgelöst und habe gesagt, geh nach rechts, links oder versuch das doch mal oder hab mal was im Internet nachgeguckt auf der Map oder irgendwie so. Also das ist für mich immer so ein totales Highlight und so kann ich Spiele genießen. Und meine Nummer 4 ist eins, was auch so war, und zwar Limbo. Oh. Das kam 2010 raus für Xbox Live Arcade. Es war auch kein Vollpreistitel, glaube ich, so, ich glaube 15 Euro oder so. Das war auch eines von diesen Summer of Arcade Spielen für 10 Euro so circa, ne? Ja, 15 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Okay. Mhm. Und das war auch so eins, wo ich quasi drauf gezeigt habe, da, Kauf, Punkt. Und mein Ex-Freund hat es gekauft und ich habe schon relativ, hatte vorher viel darüber gelesen und auch kleine Videos gesehen, also wusste so, was die Atmosphäre sein wird. Und wir haben uns dann abends wirklich so das Zimmer dunkel gemacht und haben uns irgendwie auf die Couch gesetzt mit zwei Decken und haben uns das so ein bisschen gruselig gemacht und haben das gespielt zusammen. Ganz kurz, ist ein 2D-Sidescroller. Und zwar habe ich nachgelesen, es wird nicht schwarz-weiß genannt, sondern unbunt. Weil so viele Grautöne dabei sind, ist die offizielle Bezeichnung dafür unbunt, was ich irgendwie ganz witzig fand. Die Story ist ja auch ganz kurz erzählt. Kleiner Junge geht in den, auf Deutsch Limbus, auf Englisch Limbo, eben so eine Vorhölle, um seine Schwester zu suchen, und trifft dabei auf viele Gefahren. Und es ist wirklich ein ganz simples Spiel. Im Prinzip kann der Junge nur 3 Bewegungen vorwärts, also laufen, hin und zurück, Gegenstände bewegen und springen. Ist wirklich alles sehr simpel, auch die Optik ist sehr simpel, aber total effektiv. Und wir haben das damals auf einem großen Fernseher im Dunkeln gespielt und das war alles sehr gruselig und man hat sich erschrocken und man hat gemeinsam Rätsel gelöst und man, dadurch, dass der kleine Junge immer auf so unfassbar grausame Art und Weise gestorben ist, dass man wirklich immer dachte, oh Gott, das können wir, das, wir müssen uns mehr Mühe geben. Also ich weiß, dass wir irgendwie, wir haben das über 2 Abende gespielt, das ist ja auch nicht so lang gewesen, dass wir waren zwischendurch so angespannt und das ist wirklich diese super simple Grafik und man war, ich kann ja auch zum Beispiel keine Horrorfilme gucken, ich war zwischendurch auch schweißüberströmt, das war mir alles viel zu viel, ich musste kurz Licht anmachen und eine Cola trinken, also das war wirklich, und ich fand wirklich toll, wie erstmal diese ganz neue, ungewohnte Optik, irgendwie die Idee und dieses eben total simple Spielerlebnis eigentlich, also so von dem, was man machen kann, und gepaart mit dieser unfassbaren Gewalt und sehr schöne Optik, später auch in der Stadt, erst ist man im Wald, dann in der Stadt und ja, oft erschrocken. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Also Philipp, wenn du das noch nicht gespielt hast, ich weiß nicht, warum du es noch nicht gespielt hast. Ich wollte es immer spielen und es hat sich irgendwie nie ergeben. Weil es ist halt auch schön kurz, weißt du? So, ja. Und es ist auch irgendwie spannend. Also ich mache gerade Anführungsstriche, aber es ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie das so bei euch zu Hause ist, ob du auch manchmal mit deiner Frau zusammen spielst oder sie zuguckt oder irgendwie. Ich kratze mich gerade am Kinn. Nein, nee, meine Frau guckt mir früher mal und Mario Kart ist noch was ich mit ihr zusammenspielen kann, aber sonst, nee. Aber das ist auf jeden Fall, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich kann dir das auch nur empfehlen, also gerade weil mittlerweile ist es noch viel billiger und es ist wirklich nicht lang. Und es ist einfach so interessant, dass das ist wirklich so runtergedampft auf so simple Spielmechaniken und simple Optik. Und es ist aber so effektiv und es ist einfach, ich fand's super, das ist auf meiner Nummer 4. Ich kann mich noch an den Anfang erinnern im Wald, wo man, dass die Reise beginnt. Mhm. Und die ersten 7-8 Minuten passiert nichts. So, du springst höchstens mal, kletterst ein bisschen und auf einmal kommt diese riesengroße Spinne. Ja. Und sie spießt und nur sich eigentlich nur das Bein dieser großen Spinne. So völlig aus dem Nichts spießt es dich einfach auf. Ja. Und ich weiß noch, weil die Atmosphäre hatte sich auch schon so aufgebaut, weil es ist ja, es hatte schon eine Wirkung, dass erstmal nichts passiert ist, weil der Wald ist total dunkel, du siehst nur Schatten, hörst komische Geräusche, die Musik ist auch übrigens super gut, unterstützt diese ganze Atmosphäre. Du bist irgendwie so angespannt, weil du weißt natürlich, dass im Moment was passiert, aber was wird sein und je länger es dauert, und dann kommt da dieses riesen Spinnenbein und durchbohrt dich einfach und du stirbst. Später wickelt es sich doch auch noch ein, ne? Ach, alles macht diese unfassbare Spinneneklichkeiten passieren. Und du bist halt dieser kleine Junge, der diese leuchtenden Augen hat, der auf der Suche nach seiner kleinen Schwester ist und man ist einfach völlig, also wenn man auch nur so ein bisschen empfindlich ist, so wie ich eben auch so, also ich bin auch nicht gerne nachts im dunklen Wald unterwegs und wie gesagt, Horrorfilm bin ich auch empfindlich. Also mich hat es ganz schön fertig gemacht, aber auf eine gute Art und Weise und das war einfach total toll, weil manche Rätsel werden dann irgendwann wirklich auch schwierig, dass man eben dieses Erlebnis, die zu zweit zu lösen, um zu versuchen, diesen Jungen nicht zum 5687. Mal sterben zu lassen, einfach so gemeinsam rumzurätseln, ja, vielleicht können wir das Schiff nach hinten ziehen und die Box nach vorne, damit er dann darüber und so. Also klasse, wirklich toll. Ja, absolut. Auch in diesem Jahr eines meiner Highlights. Was war das? 2011, 2010? 2010. Ja, das, großartig. Limbo war wirklich toll. Bei mir auf der 4 ist ein Spiel, was mit Sicherheit im Metascore oder auf Metacritic sicherlich nicht in den Top 50 oder so wäre, aber in meiner verklärten kleinen Videospielwelt ist es ein Spiel, welches ich jedes Jahr einmal durchspiele. Und das ist Broken Sword, Baphomets Fluch 1, ein Click-and-Point-Adventure von Revolution Soft und ich habe das damals auf der PlayStation 1 gespielt beim Kumpel und ich konnte es nicht fassen. So eine coole Synchro, so eine geile Geschichte. Zur Geschichte kann man sagen, dass man George Stobart ist, ein Amerikaner, der, und ich rede übrigens von der normalen, richtigen, originalen Version, nicht von dieser mit Minigames versifften Director's Cut Version von vor 3-4 Jahren oder so. Man ist George Stobart, ein US-Amerikaner, der in Paris an so einem kleinen Straßencafé sitzt und dann auf einmal einem Anschlag zum Opfer fällt. Und ja, dann geht die Reise los. Man trifft relativ schnell Nicole Collard, ne, glaube ich, hieß sie. Und bandelt sich mit der an, geht auf Nachforschung und findet relativ schnell raus, dass es die Templer sind, die dahinter stecken, und man reist nach Irland und Marokko, was weiß ich. Dieses Spiel ist erzählerisch das Beste in seinem Fach. Und da gibt es natürlich die Monkey Islands, Telltale, Click and Point sowieso, aber das ist tatsächlich mein Lieblings-Click and Point, das ich jedes Jahr durchspiele. Point and Click. Oh, point, ja, and click, wollte ich auch sagen, Point and Click. Point and Click. Und Philipp, du hast es auch schon gespielt, ne? Ich hab's lustigerweise damals, es gab's ja auf der PlayStation 1, glaube ich. Und da hatte ich's nur bei meinem Freund kurz gezockt. Genau. Und hab's mir dann auch später, glaube ich, auf dem iPad geholt, okay, und auf es gab's für den DS gab's sehr viele Point-and-Click-Adventure, und da habe ich es auch mal kurz, aber ich habe es nie wirklich weit gespielt. Ich habe es gab so ein deutsches das habe ich auf es gab's auch für ein Wii, richtig gute Grafik, das war, gab's zwei Teile, das Atlantis Rätsel Mysterium Syndrom irgendwas, saugeil, aber ich bin ein großer Point-and-Click, bin froh, dass du auch Monkey Islands kurz angesprochen hast. Ich hatte kurzzeitig in meiner Liste nämlich auch von LucasArts Indiana Jones, weil das auch so eins auf dem Amiga habe ich das gespielt. Age of Atlantis Ding. Genau. Nee, das ist leider noch das davor, das Last Crusade. Okay. Und das war ja auch sowas, die Dinger, die ich weiß nicht, ob die Jugend von heute sowas noch spielt oder sich daran trauen würde oder ob das noch funktionieren würde, aber ich Point and Click. In Zeiten von Touch Devices, warum nicht? Ja, aber es ist halt extrem entschleunigt. Ja, genau. Es ist und es folgt auch so ein bisschen einer Logik manchmal, die Spiele heute nicht mehr so folgen, weiß ich gar nicht. Ja, aber eine Unlogik voll. Ja, ja, genau, ja, also ja, das meine ich. Die Flasche mit der Banane und kombiniere die mit dem Arsch des Penners und schütte Benzin drauf und und dann hast du das Maschinengewehr. Genau. So ein bisschen. Und irgendwie haben wir das damals aber so verstanden, also nicht immer sofort, aber so insgesamt. Und ich glaube, ich kenne das nämlich bei meinem Bruder, ist 8 Jahre jünger als ich, und mit dem habe ich das mal versucht, und er hat gar nicht verstanden, was ist denn jetzt hier, ich verstehe das nicht. Also der war so ein bisschen, weil er so mit ganz anderen Spielen aufgewachsen ist, für den war das eine ganz komische, weirde Art und Weise zu spielen. Mhm. Gab's ja übrigens auf der Wii, gab's ja wirklich eine Renaissance an Point-and-Click-Adventure, auch neuen. Hört sich auch an, ja, klar. Und ich habe jemanden in meinem Bekanntenkreis, der Point-and-Click-Adventure sammelt, und es gibt so viele, also auch aus Deutschland von diesen, wie heißen die nochmal? Edna. Daedalic, so, ne? Genau, und solche Sachen. Aber der hat wirklich, ich glaube, der hat ein paar tausend Point-and-Click. Also der hat Schränke voll nur mit Point-and-Click-Adventuren, und da bin ich immer ein bisschen neidisch, weil ich so wenige Erfahrungen hatte, und Monkey Island habe ich auch gezockt, und bei mir dann irgendwann der Punkt kommt, wo ich einfach nicht mehr weiterkomme und dann einfach nicht das Sitzfleisch habe. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht schnell weggezockt, so ein Ding, ne? Nee. Das merke ich auch bei mir. Früher hätte ich es wahrscheinlich, oder habe ich es definitiv schneller durchgerotzt, und heute brauche ich echt, wenn ich mal wieder einen Run mache, Wochen, Monate. Was ich nicht ganz verstehe, du sagst, du spielst es jedes Jahr einmal durch. Das ist doch dann nur noch ein Abklicken. Du weißt doch dann inzwischen, was du wann wie aufnehmen musst, sammeln musst, machen musst. Absolut, ja. Mir geht es auch nur um die Charaktere und um die Geschichte. Dieses Spiel ist vollgepackt mit großartigen Charakteren von irgendwelchen Schlägern, die strunzendumm sind, die einfach nur noch geowned werden, geistig und so. Das ist, also ich spiele es nicht wegen den Rätseln oder so, das ist gar kein Problem mehr für mich, aber die Story ist so unfassbar geil. Du musst diese Wii U-Dinger spielen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das war von einem deutschen Entwicklerstudio mit so einer Frau. Dann wird es der Delic gewesen sein, ne? Nee. Nicht. Ich glaube, dass es das Studio schon gar nicht mehr gibt. Das war mit so einer Frau als Hauptdarsteller, und ihr Vater war irgendwie so Forscher und. Ach so, du meinst die Akte Tunguska? Genau! Geheimakte Tunguska. Geheimakte Tunguska, da habe ich den ersten gespielt, ja. Ja, ich auch. Und den, ich den zweiten habe ich noch auf dem DS gezockt. Und den zweiten habe ich mal für Game Feature getestet damals. Ja, doch, die habe ich gespielt. Die waren auch gut, absolut. Ja, super, super, fand ich die. So, dann kommt meine Nummer. Oder willst du noch was zu DS? Nö, ich bin wunschlos glücklich. Gut, meine Nummer 4 hätte ich beinahe nicht reingenommen, weil sie viel zu oft in solchen Diskussionen vorkommt. Aber wie das bei allem ist, eigentlich habe ich das Spiel ja schon cool gefunden, bevor der Rest es entdeckt hat. Ist immer so. Ja. Ich hab mir das zum Release gekauft und ich weiß, dass die Kritiken gar nicht so überschwänglich waren und dass in den Foren, in denen ich mich rumgetrieben habe, die Leute das Spiel nicht so gefeiert haben, wie sie es dann über die Jahre gefeiert haben. War übrigens mit Uncharted so ähnlich. Da hat keiner nach einem Sequel geschrien, außer mir. Aber es ist Ico. Ah. Ist ja kein. Ja, okay, Entschuldigung. Ich sag ja, es ist in jeder besten Liste wahrscheinlich drin und ist es. Aber gibt's nicht immer wieder diese Diskussion, ob es Ico oder Ico heißt? Interessiert mich nicht, ich nenn's Ico. Also kann's sein. Aber mich wundert, dass du nicht Shadow of the Colossus genommen hast. Bin echt schockiert, muss ich fast sagen. Weil ich's nicht gespielt habe. Weil ich hab mir dann die Remix-Version gekauft für die PlayStation 3. PS3, ne? Ja, genau. Und dann wollte ich erstmal Ico spielen und bin dann recht schnell, habe ich gemerkt, dass man beim zweiten Durchspielen eben doch nicht immer noch sich an alle Rätsel erinnern kann. Und inzwischen habe ich Kinder und da und habe keine Zeit, 2 Stunden durch so ein Haus hin und her zu rennen, zu denken, fuck, wie komme ich da hoch? Und ist Ico das mit, wo man da sich die ganze Zeit in Händen verhalten muss? Genau. Naja, nee, muss es nicht eigentlich, aber man muss sie dann halt immer irgendwann mitnehmen. Aber man rennt nicht die ganze Zeit mit ihr in der Hand rum. Ich fand das übrigens auch wenig störend. Also es gibt ja so diese Guarding-Spiele können ja extrem nervig sein, weil ja, die Leute manchmal auch nur so Levels. Ja, weil dann das, was du guarden musst, ist meistens strunzend doof. Irgendwie. Ja, eben. Und das fand ich bei Ico nicht, aber bei Ico die Kletterpassagen, die Atmo, die Animation von dem Kleinen und die Stimmung waren so geil. Ich habe mich wirklich so geil gefühlt. Und wenn man hört ja meistens in diesem Spiel nur ab und zu mal irgendwo eine Krähe und das Geräusch des Windes. Und das hat mich so fasziniert. Und ich war damals gar nicht so ein Hardcore. Ich hatte da gerade so eine Phase, wo ich eben nicht mehr so viel gezockt habe. Und das war dann seit, glaube ich, echt nach 2 oder 3 Jahren Spiel, was ich wirklich bis zum bitteren Ende gespielt hatte. Also wirklich durchgespielt, wo ich richtig gefesselt war. Und deswegen bin ich immer schwer gespannt, ob jetzt endlich dieses fucking, was eigentlich schon für die PlayStation 3 kommen sollte, ob das jetzt mal endlich für die PlayStation 4 angekündigt war. Ich weiß gerade, ich habe gerade den Namen nicht mehr drauf. Was mit Legends? Nee, Quatsch. Mit diesem Drachen, ich weiß schon. Ja, mit diesem Vogeldrachenviech. Federdrachenviech, ja. Ja, und das wär ein Knüller, wenn sie. Ich würde mir übrigens bei der E3 mal wünschen, ja. Dass sie sagen, und also dieses Spiel da, ja. Hier ist der Trailer und dann zeigen sie den Trailer und es ist ab nächste Woche Montag überall im Handel. Dass dann alle so, wow! So weißt du, wie das Apple manchmal hinkriegt, so dass sie sagen, und ab morgen könnt ihr euch das runterladen oder so. Ja. Das würde ich mir auch hoffen von dem Spiel. Habt ihr Ico gespielt denn? Ja, auf der PlayStation 2 damals. Ich fand es natürlich auch super, aber im Gegensatz zu das Team heißt ja sogar Team Ico, die das Spiel gemacht haben, glaube ich. Und Shadow of the Colossus ist, ich habe es nicht in meinen Top 5. Ist wirklich, versuche es nochmal auf der PS3. Es ist. Ich habe noch eine PS3. Ich habe aber inzwischen meine Sammlung wieder verkauft. Das ist unfassbar breathtaking, wirklich. Diese 16 Kolosse da zu slayen, das ist unfassbar geil. Aber Ico, ja. Ich hab's bei einem Freund, der hat's gespielt, da war ich ein paar Mal so für eine Stunde da und hab zugeguckt. Aber damals fand ich die Grafik, also wie wenn man da geritten ist und wie das so teilweise geruckelt hat und so, fand ich etwas ernüchternd im Vergleich zu Ico. Und ja, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich großartig ist, aber es hat nicht sollen sein. Naja. Ich fand's toll. Wir kommen in Top 3 Gefilde. Oh oh. Maria, ich bin gespannt auf deine Nummer 3. Bevor ich zu meiner Nummer 3 komme, wollte ich noch mal ganz kurz zu Shadow of the Colossus sagen. Ich habe mittlerweile überhaupt nur noch eine PlayStation 2 zu Hause. Ich habe keine Konsole mehr, weil sich einfach über die Jahre rauskristallisiert hat, dass ich nicht wirklich spiele. Ich hangel mich von Beziehung zu Beziehung mit jemandem, der eine Konsole hat. Und biete dann quasi meinen Beamer an und wir spielen dann hier zusammen. Ich spiele einfach selber kaum. Ich habe aber eine PlayStation 2, aus dem einzigen Grund, dass ich immer noch nach einem Mann suche, der Shadow of the Colossus spielt und mich zugucken lässt. Chris. The Last Guardian heißt es. Genau, Chris, du hast den Aufruf gehört. Ja, ich habe ihn gehört, ja. Das war ein indirekter Hilferuf. Und jetzt musst du noch eins und eins zusammenzählen, wenn du weißt, wie Maria auf spielende Jungs. Ich sag dir nur, du musst dich so richtig ins Zeug legen. Du musst so richtig fluchen und angespannt auf den Bildschirm. Und vielleicht gibt's dann ja einen kleinen Nachtisch. Nee, Maria, deine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist Day of the Tentacle. Oh, super, wow. Von 93. Point and Click. Oder Click and Point. Irgendwer klickt und pointet auf Sachen. Also es ist ja auch von der Logik her, ne? Ja. Ja, aber vielleicht spielt er mehr so, dass er erstmal klickt und dann guckt, wo er hinpointen kann. Ja. Absolut. Ich klicke erstmal den ganzen Screen ab und dann ich mal, was bei rumkommt, ja. Also Day of the Tentacle, Nachfolger von Maniac Mansion, weiß man ja, Story. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu der Story noch mal kurz was sagen soll, oder ob wir jetzt da irgendwie von Allgemeinwissen ausgehen. Da kann man von es ist auch ein Point-and-Click. Ich finde, man sollte lieber das Gefühl, also zumindest werd ich es machen, dass ich das Gefühl und was mir an dem Spiel so gut gefallen hat, das finde ich das Wichtige. Also das sage ich ja sowieso auch. Tim Schäfer ist ja auch viel im Begriff und ganz tolles Spiel. Ich habe es damals tatsächlich auch gespielt, allerdings große Teile davon mit meinem Papa. Der hat solche Spiele geliebt. Bis heute spielt er eigentlich nur Spiele, wo man rätselt und klicken muss und so weiter. Und wir haben damals, das war so ein Bonding-Ding irgendwie. Wir haben zusammen vor dem Computer gesessen und haben versucht rauszufinden, wie man Hoagie vor 200 Jahren irgendwas machen lässt, damit irgendwie in der Gegenwart oder Zukunft irgendwas passiert und das böse Tentakel nicht die Weltherrschaft an sich reißen kann. Und wir haben Tränen gelacht und wir haben uns gewundert und wir mussten die eine oder andere Sache auch irgendwie versuchen. Da haben wir tagelang gerätselt und sind nicht drauf gekommen, weil man ja total verquerdenken muss. Aber ich liebe diese Logik in dem Spiel, weil sie einfach, man ist so verblüfft, wenn man dann drauf kommt und weil es dann doch total Sinn macht und man muss um drei Ecken denken und dieses Element von Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit und wie das verknüpft ist und wie es sich gegenseitig andauernd beeinflusst und man das beeinflussen kann. In der Kombination mit dem wahnwitzigen Humor, 1000 Anspielungen auf andere Spiele und Charaktere und überhaupt auch die lustigen Charaktere in dem Spiel und die Dialoge und Monologe. Also ich weiß noch, wir hatten so unfassbar viel Spaß und immer im Hintergrund und meine kopfschüttelnde Mutter an uns vorbei, was klickt und pointet ihr da. Und es war wirklich toll. Also ich habe ganz, ganz tolle Erinnerungen an dieses Spiel. Und ich frage mich manchmal, weil ich habe es wirklich damals auch das letzte Mal gespielt, aber ich rede mit meinem Vater bis heute noch drüber. Andere Menschen haben so Erinnerungen mit ihren Eltern. Wie weißt du noch, der Urlaub, wo wir da, mein Vater und ich haben die Erinnerung, wo wir gemeinsam vorm Computer saßen. Und wir haben uns letztens mal gefragt, ob es wohl noch Spaß machen würde, wenn wir es nochmal spielen würden, weil wir wissen natürlich überhaupt keine Rätsel mehr, außer so 2, 3, an denen man wirklich lange geknabbert hat, berühmte. Und ob einem das noch Spaß machen würde, ob man das auch noch hinkriegen würde, irgendwie so. Gibt's da vielleicht eine juristisch relevante Geschichte, wenn du mit deinem Vater beim Videospielen zuguckst? Nein, ich weiß, dadurch, dass ich mal erzählt habe, dass mich das antönt, ist das jetzt für dich quasi immer, sobald ich schon auch an einem Laden vorbeigebe, irgendein dicker kleiner Junge irgendwas in der Hand hat, bin ich schon durch. Aber so ist es tatsächlich nicht. Hast du was gegen dicke kleine Jungs? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil, dicke kleine Jungs sind niedlich. Pass auf, Philipp. Ich möchte es einfach an einem bei jemandem, den du schon liebst, ich weiß doch, bei einem Freund oder so, da turnt dich das an. Genau. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel Computer gespielt mit meinem Vater damals. Das war irgendwie was uns so. Wir hatten so Jahre, wo wir nicht viel miteinander zu tun hatten, weil er nicht so richtig wusste, was er mit mir anfangen soll, glaube ich, und umgekehrt. Und dann haben wir so Computerspiele entdeckt und es war einfach irgendwie toll. Deswegen ist sicher ein Teil, der mit reinspielt, dann neben dem Fakt, dass es einfach ein wahnsinnig tolles Spiel ist, auch so ein emotionaler Fakt, dass das bei mir auf Platz 3 ist. Schön. Habt ihr das gespielt? Ja. Ich habe den Vorgänger gespielt. Maniac Mansion? Genau. Mhm. Und habe immer dieses scheiß dir fehlt Benzin für die Motorsäge, war es, glaube ich. Ja. Benzin für die Motorsäge hat man dabei, glaube ich, bei Zach McCracken auf dem Mond in so einer Höhle gefunden. Ja. Ja, auch Zach McCracken habe ich auch geliebt. Was war das? Die Scum Adventures? Nee, die Scum. Genau, Scum, wegen der Scum Bar unten. Genau. Ja, großartig. Schön, dass dann doch so altehrwürdige, großartige Spiele hier in den Top-Listen sind. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass gleich Pokémon und sowas kommt. Ja, naja, habe ich gelöscht, euch zu lieben. Pokémon habe ich aber gespielt. Ich habe das Spiel gelöscht, übrigens weltweit. Okay, Platz 3. Sehr überraschend bei mir. Ich habe da jetzt wirklich mal stellvertretend eigentlich für die komplette Serie, aber das ist wirklich der beste Teil, eines der besten Spiele, das ich je gespielt habe. Zelda Ocarina of Time. Mhm. Auf dem N64. Ich habe die 3DS-Variante nicht gespielt, die ja wirklich nochmal wirklich ein bisschen besser aussehen soll, aber ja, was soll man dazu noch sagen? Der kleine Link wird vom Dekobaum beauftragt. Übrigens, hat euch diese, wie hieß die Fee? Navi? Ja. Diese kleine Fee, die immer am Start ist, hat die euch auch so gestresst? Navigationssystem? Diese Navi-Fee, die hat mich wirklich genervt, wie diese Eule auch in Ocarina of Time. Aber egal, der Dekobaum ist irgendwie am Sterben. Das Letzte, was er sagt, hier, mach dich auf, sammel die Treeforce-Teile ein und bekämpfe Ganondorf und beschütze Prinzessin Zelda, bla bla bla. Also es ist großartig, spielerisch, dieses Lock-on-Kampfsystem. Das war damals der Wahnsinn. Ich konnte nicht fassen, dass wirklich so ein Adventure-Spiel, mit die Kampfmechanik von so einem Adventure-Spiel so perfekt gemacht wurde mit diesem Dreizack-Gamepad vom N64. Es war großartig. Das Reiten war toll mit Epona. Atmosphärisch, spielerisch war das Spiel einfach der komplette Wahnsinn. Und hat doch bestimmt auch jemand von euch gespielt, oder? Der Witz ist, ich hatte Nintendo 64 mir damals aus Japan importieren lassen. Da war es, glaube ich, echt noch ein Jahr oder länger, bevor es bei uns kam. Und Philipp hatte alles, bevor es cool war. Nein. Es gibt so eine Art Nerdness damals. Da kam man nicht drum rum, sich aus so teuren Versandläden sich die Japan-Versionen zu holen. Und da habe ich mir eben auch, da war Mario Kart etc. habe ich und Mario 64 und Co. Und dann ist mir das Ding irgendwann abgeraucht. Und dann dann habe ich mir sowieso, glaube ich, eine PlayStation auch geholt und einen Saturn. Und dann war für mich erstmal genug. Ich habe mir das Zelda nie nachgeholt, bis der Nintendo 3DS rauskam, weil ich hatte das Super Nintendo-Ding natürlich gespielt und das war echt super süchtig machend. Mhm. Aber und da habe ich dann zuerst gedacht, nee, fuck, ich gebe das nicht nach 10 Minuten auf, ich fuchs mich da rein. Und da bin ich dann sogar ein paar Dungeons und Rätsel gelöst und irgend so in so einem See und auch dieses Pferd habe ich befreit, aber in irgendeinem Schneeding. Nee, gar nicht in so einem Schnee, in so einem Ding, wo ich irgendwie in so ein Loch geflogen bin, da war ich in so einer anderen Ebene und bin immer tot gegangen und da hatte ich keinen Bock mehr und hab's aufgegeben. Oh, das war wirklich schade. Ja, ich weiß. Ich habe mir fest vorgenommen, das Zelda für die Wii U zu spielen. Ich habe mir aber das Zelda Wind Waker. Aber nicht, du meinst nicht dieses Klopp-Spiel da, was da. Nein. Aber ich habe mir dieses Wind Waker Remake geholt und da habe ich auch schon wieder ich muss da Geld sammeln, um irgendwie so ein extra Segel zu kaufen und in dem Dorf und komme nicht zu Kohlen und angeblich soll nachts irgendwie man das in irgendeinem Auktionshaus, aber dann wird's einfach nicht dunkel in dem Scheißspiel und dann geht mein ich habe halt nicht mehr die Zeit, obwohl ich habe eigentlich die Zeit, aber ich nehme sie mir nicht, um dann stundenlang in Zelda rumzumachen und habe seitdem auch nicht mehr angelangt. Hyrule Warriors hieß das, ne, für die Wii U. Ja, aber das wird ja Blödsinn. Das wird ja so 99 Knights oder wie das heißt, oder? Ja. 1 Million Troops. Beste PK ever. Ja, aber hallo. Mein Bruder der heißt Moritz und der hat als Avatar-Name und manchmal nennen ihn seine Freunde auch so oder ich, heißt der Mockarina of Time. So ist er auf meinem Handy. Oh. Mockarina. Mhm. War das auch sein Lieblingsspiel? Oder eines seiner? Ja, ich glaube schon, ja. Sonst wüsste ich nicht, wo es sonst herkommt. Aber diese Lieder spielen, das hat mich schon immer sehr erfüllt nach einer Weile. Mhm. Mit den C-Knöpfen, ja. Ja, sehr schön. Das war schön. Das Majora's Mask, das habe ich nie durchgespielt, weil mir das immer auf den Sack ging, dass dieser Drecksmond auf Erde geknallt ist nach einer Zeit. Hast du das für ein Wii gespielt dann eigentlich? Das soll ja auch sehr gut gewesen sein. Da gab es ja zwei Princess? Sogar. Oder das Swords, das. Skyward Swords, genau. Habe ich beide gespielt. Ich fand das Skyward Swords ganz geil, muss ich sagen. Auch, kennst du dich da noch an die Pressekonferenz von Nintendo erinnern, als nichts funktioniert hat? Ja. Das war auch schön. Da habe ich beide gespielt, die sind auch beide toll, wirklich. Cool. Ich wusste nicht, ich hatte ein bisschen Angst vor der Sendung, dass du so ein PlayStation-Kid bist und die Liebe von Nintendo nicht fühlst. Jetzt geht's aber los. Nee, ich finde ja gut, du bist mir immer, ich habe dich ja schon immer gemocht. Deine Stimme ist so ein Lieb. Ich kenne dich ja sonst nicht, aber deine Stimme war schon immer so lieb. Das ist schön. Das erfüllt mich jetzt mit Liebe auch gar. Soll ich euch kurz allein lassen? Oder? Ja, gerne. Wenn das kein Problem wäre, ja. Nein, überhaupt nicht. Meine Nummer drei, ich hätte die gesamte Top 10 füllen können mit Spielen dieser Konsole. Oder auch eine Top 20 wahrscheinlich. Aber ich habe mich dann für eins entschieden. Die Geschichte dazu ist, dass meine Eltern hatten ein Haus in Frankreich und da sind wir manchmal so ein Wochenend-Ferienhaus. Und das lag aber leider nicht irgendwie an der Côte d'Azur oder so, sondern in den Vogesen im Elsass. Und da gibt's für einen Jungen, der so 12, 13 ist, nicht wahnsinnig viel attraktive Sachen. Wenn man einmal mit dem Nachbars Bauern die Ziegen wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat sich das Ziegenhirten und die hoch auf die Alm treiben, das hat sich dann irgendwann abgenutzt. Und die Spielhalle im Ort, wo ich dann für eine große, so eine Metall, wie nennt man das, nicht Konservendose, sondern so eine Thermoskanne, Blaubeeren pflücken, habe ich 10 Franc bekommen und da hat man praktisch 3 Credits gehabt am Arcade im Dorf. Mhm. Aber auch das hat sich abgenutzt. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich mir Spiele bestellt habe. Es war, glaube ich, bei Dynatex oder Theo Kranz Versand. Das waren damals so die Anlaufadressen. Und meine Eltern haben mich, glaube ich, immer angelogen. Haben gesagt, ja, ist noch nicht gekommen. Und irgendwann ist es dann halt immer dann gekommen, wenn meine Mutter mich von der Schule schon mit vollgepacktem Auto abgeholt hat. Und wir sind nach Frankreich gefahren. Und hat gesagt, ja, dein Spiel ist gekommen. Und das war natürlich auch so ein Grund, mich dahin zu locken so ein bisschen. Oder dass ich mich da nicht so langweile. Und das war das Spiel R-Type für die PC-Engine. Oh, Bullet Hell. Und, nee, überhaupt nicht. R-Type ist kein Bullet Hell Shoot'em-up. Ja, warum denn nicht? Also, naja. Also Bullet Hell spricht man, wenn ich das sehe, also wo wirklich nur ein 10 Quadratpixel auf dem Bildschirm frei sind, wo nicht Dinger sind. Es war sauschwer, das stimmt. Ja. Und deswegen, dadurch, dass ich dann eben mit diesem einen Spiel, das neue Spiel, ja, und das ist halt anders als heute, dass man, da sieht man ja keine hübschen Vorfilmchen und was weiß ich, sondern neues Spiel und es überhaupt durch diesen ersten Level durchzukommen, ist nicht leicht. Also es ist ein Shoot'em-up, 2D, Seitwärts-Scroller. Und was das Coole war damals, was ich vorher so nicht kannte, war, dass man das Raumschiff so eine Art Kugel hatte, aus der geschossen wurde, die auch wie so ein unverwundbares Stück war, die man aber auch abschießen konnte, also vor sich her schießen konnte. Ne? So Satelliten, genau. Und die konnte man auch hinter sich machen oder eben einfach lose vor sich her fliegen lassen. Und das hat das Ganze so ein bisschen taktisch gemacht. Und es kommt irgendwann im späteren Level kommt so ein riesen wie so ein Raumschiff oder sowas, was so einen gesamten Gang einnimmt und da muss man sich dann taktisch immer so an ganz kleinen Nischen bei dem Raumschiff verstecken, weil man sonst wird man gecrushed und das ist auch wirklich so eins, wo man viel auswendig lernen muss. Und ich habe letztens gesehen, dass es für die PlayStation 3 gibt, ein Remake von dem Spiel, was so Zucker aussieht und aber pixelgenau nachgemacht ist, also genau dieselben Platzierungen der Feinde und so. Aber es hat mich so angemacht und die PC Engine war einfach so ein Ultra Gerät einfach, diese Mini-Karten, wo einfach geilere Grafik, weil es gab für Super Nintendo, gab es auch R-Type und es war da richtig scheiße und langsam und da hat man schon, als es rauskam, es war ziemlich in der Anfangszeit, hat man schon wirklich am Super Nintendo gezweifelt, ob das mit Scrolling und so gut zurande kommt und die PC Engine war ja eine 8-Bit-Konsole, kam aber zu 16-Bit-Zeiten raus und hat in ganz vielerlei Genres die 16-Bit-Systeme echt nass gemacht. Und R-Type. Ich habe es auf dem SNES gespielt. Und bin da schon nicht klargekommen. Es war für mich viel zu schwer. Ähnlich wie Mega Man habe ich auch, glaube ich, nie eins durchgespielt. Ja, Mega Man ist auch nichts für mich. Ist mir auch zu schwer. Aber R-Type war auch, ich meine, früher war man irgendwie so schmerzloser. Da hat man auch nicht, als Kind, da hat man auch nicht was als gedacht, oh, spiele ich nicht zu schwer und so, sondern da hat man einfach das Spiel auch nicht kritisiert. Man war immer selbst so dumm. Ja, eben. Man hat sich halt auch so durchgebissen. Man hat auch komischerweise als Kind nie wirklich richtig schlechte Spiele besessen, weil man eigentlich alle Spiele, die man hatte, fand man geil. Ja. Und war da viel unkritischer. Und ich war aber auch echt so ein Hass geschoben auf diesen Heinrich. Philipp? Hallo? Jetzt hat's den Philipp zerrissen. Auf wen hat er das geschoben? Derjenige hat ihn wahrscheinlich jetzt rausgeschmissen. Auf Heinrich? Keine Ahnung. Okay, nee, gut. Da ist er. Ach, da bist du wieder. Philipp, du warst weg. Der Heinrich Lehnhardt, ja? Ja. Von der GameStar damals, macht jetzt noch Spiele. Nee, Powerplay war das damals. Powerplay, okay. Und in der Powerplay hat er immer sein Na-Jagd-Gesicht bei ganz vielen Spielen gemacht. Ja. Und deswegen habe ich ihn gehasst und habe gedacht, so ein Depp, der macht alle Spiele nieder. Dabei ist er einer der sympathischsten, genau, und Spieleveteranen, super Podcast. Also einer super der, gut, der, super der einzige Game-Podcast, den ich mir überhaupt noch anhöre. Und damals hat man das gleich als Angriff empfunden auf seine Spiele, wenn einer gesagt hat, ja, ist nicht so gutes Spiel. Oder auf die Konsole auch. Wenn er da mal in einer Zeitschrift 3 PC-Engine-Spiele schlecht kritisiert hat und 3 Nintendo-Spiele gut, da hat man gedacht, alter Fanboy. Und so. Das ist ganz, ganz grausam. Aber gut, jetzt kommen wir schon in die luftigen, schon, ich muss auch bald mal ins Bett hier, ne? Zweiter Platz, Maria. Ja, ich bin gespannt. Mein zweiter Platz, ganz klassisch auch mal wieder nicht selber gespielt. scheint sich bei mir abzuwechseln. Ist The Walking Dead. Das Episodenspiel. Toll. Ich habe die Serie nie geguckt, hat mich auch nicht interessiert. Ich bin eigentlich auch kein großer Zombie-Fan oder wie auch immer. Keine Ahnung, bin irgendwie über die Serie nie gestolpert. Allerdings über das Spiel 2012, wahrscheinlich war ich da gerade Single, weil es mir niemand vorgespielt hat. Ich habe es mir im Internet via Let's Play vorspielen lassen. Funktioniert in dem Fall ja auch sehr gut, ne? So ein story-drivenes Spiel. Total, funktioniert ja. Total. Ich gucke auch wirklich extrem gern und viele Let's Plays im Internet. Das geht, du hast recht, funktioniert nicht bei jedem Spiel, bei manchen ist es Quatsch, aber bei dem ging das sehr gut. Das ist ja, als würde dir jemand wirklich eine kleine Geschichte vorspielen. Es ist ja auch, muss man ja mal sagen, das war der Kritikpunkt von einigen, dass zu wenig Spiel überhaupt ist, dass das eigentlich nur noch eigentlich ein Film ist, wo man alle 5 Minuten mal einen Knopf drücken muss. Das kann man ja blöd finden. Also ich fand es total spannend und man hat ja auch die Story quasi extrem beeinflusst. Es hat mich so ein bisschen erinnert an jetzt habe ich es vergessen. Egal, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Auf jeden Fall, Walking Dead kam so episodisch raus. Ich glaube 5 Episoden in der ersten Staffel des Spiels, die auch nicht auf einmal rauskamen, sondern so nach und nach. Das heißt, man musste auch so ein bisschen warten und fiebern, wie es weitergeht. Es sei denn, man hat so gemacht wie ich und gewartet, bis alles da ist. Ich habe es mir, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht PewDiePie, der Typ, der im Internet, ich glaube, ist der zweitmeist abonnierte Channel auf der Welt. Und der macht eben Let's Plays und von dem habe ich es mir vorspielen lassen. Der ist auch immer sehr emotional. Und was an The Walking Dead so super, erstmal fand ich die Optik wirklich toll. Ist halt angelehnt an diese ursprünglichen Comic-Optik so. Sieht eben alles gemalt aus. Die Charaktere. Auch da war Robert Kirkland wieder ein bisschen mit involviert. Er wurde zumindest das ein oder andere Mal gefragt. Naja, es ist ja auch quasi eine Parallelstory zu der tatsächlichen Serie beziehungsweise zu dem Comic. Und zwei, drei Charaktere überschneiden sich sogar. Habe ich gelesen und das. Also, was dieses Spiel wirklich ausmacht, ist die Story und die Charaktere. Also, wie die so gezeichnet sind, der Hauptcharakter und die kleine Clemmy, für mich das beste Videospielkind, was es gibt, was nicht nervt, nur niedlich ist und die, überhaupt auch die Beziehung untereinander, was auch so spannend ist an dem Spiel, man muss wirklich Entscheidungen treffen, zeitweise mit teilweise sogar mit Zeitdruck, die den weiteren Verlauf des Spiels extrem beeinflussen. Ich glaube, es gab immer so 5 oder 6 große Entscheidungen pro Episode, die man treffen musste, die dann alles verändert haben. Charaktere sind gestorben oder eben nicht gestorben und dementsprechend hat sich das ganze Spielerlebnis verändert. Man hat am Ende jeder Episode gezeigt bekommen, wie alle anderen Menschen auf der Welt sich entschieden haben. Auch immer ganz interessant. Und man hat eben ein total unterschiedliches Spielerlebnis, was auch der Grund war. Und deswegen ist es bei mir auch auf Platz 2. Ich fand es super spannend und man kann es halt wieder genießen. Ich habe mir dann einen anderen Let's Player im Internet gesucht, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war, und habe es quasi mir von dem vorspielen lassen. Er hat völlig andere Entscheidungen getroffen, hat ganz anders reagiert, auch ganz andere Sachen gemacht. Und dadurch war es nochmal ein völlig neues und auch total interessantes Erlebnis. Und ich habe das richtig durchgesuchtet, weil ich nicht aufhören konnte, das zu gucken. Und habe jetzt die 2. Episode erst angefangen, leider, weil ich wenig Zeit hatte. Habe mir auch einen Teil von PewDiePie wieder vorspielen lassen und einen anderen von Wolf, von Sexy Cripples. Und sagst du, dass du despektierlich zu mir? Ja, da hast du dich schön erwischen lassen. Ich liebe dieses Spiel. Es ist ganz toll. Es ist super spannend. Ich habe am Ende Rotz und Wasser geheult. Auch zwischendurch mal sehr weich. Ich habe mich erschrocken. Ich habe irgendwie gelacht und ich habe geweint. Es war wirklich emotional. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich live hätte dabei sein können, wenn es jemand spielt. Es hat sich aber nicht ergeben und ich selber wollte es nicht spielen und habe es deswegen so erlebt. Aber es war nichtsdestotrotz toll. Super Spiel. Ganz toll. Und es gibt dazu auch einen einzelnen Game-One-Plauschangriff, wo die, glaube ich, 6 Stunden nur über dieses eine Spiel spielen, auch alles natürlich durchspoilern, also nur über die erste Staffel. Auch sehr empfehlenswert. Habe ich mir danach auch nochmal angehört. Und es hat sich für mich angefühlt, als hätte ich es auch gespielt, obwohl ich es nicht habe und es vielleicht irgendwie ein bisschen cheatig ist. Aber ich, es ist meine Platz 2. Ich liebe dieses Spiel. Ganz toll. Ist der Robert Kirkman oder Kirklund? Der Schöpfer. Man weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe das auch gespielt. Ich habe jetzt auch erst die 1. Episode der 2. Staffel gespielt. Die fand ich wirklich gut. Hatte ich zum ersten Mal wirklich Probleme weiterzukommen in diesem Waldhäuschen da bei dieser komischen Truppe da. Und dieses Spiel, die 1. Episode hat so viele krasse Twists und Entscheidungen, die du treffen musst. Nicht unbedingt die letzte, die ist natürlich. Wir können das ja jetzt spoilern, oder? Was meint ihr? Ich habe es noch nicht gespielt. Möchtest du es noch spielen? Ich wollte es immer spielen, vor allem es ist jetzt auch für Vita draußen, aber ja. Ich glaube nicht, dass mich das, ich bin niemand, der sich ein Spielerlebnis versauen lässt, nur weil er das Ende kennt. Aber meinst du jetzt das Ende von der kompletten 1. Staffel oder was? Ja. Achso, die Staffel, die habe ich gesehen, die 1. Nee, von dem Spiel. Ja, ist mir trotzdem egal, dürft ihr. Okay, also ich habe, wie hieß er nochmal? Deacon? Nee. Dave? Nein. Wie hieß er denn nochmal, der? Ich überlege auch gerade. Das gibt's doch gar nicht. Naja, wir wissen ja von Clementine können wir uns alle erinnern, aber an Clemmy, schwarzen Mann. Clemmys Papa. Clemmys schwarzer Papa. Und, ich weiß nicht, wie es dein Let's Player gemacht hat, aber ich habe ihn erschossen. Ricky zum Beispiel hat ihn nicht erschossen, als er gebissen wurde. Meine beiden Let's Player haben es, also der PewDiePie hat ihn auch erschossen und der andere nicht. Und ich finde es halt so lustig, weil auch in dem Plauschangriff diskutieren die darüber und nennen sich auch gegenseitig bei schlimmen Namen, weil sie die Entscheidung der anderen Partei überhaupt nicht nachvollziehen können. Wie kann man denn die kleine Clemmy ihren sogenannten Ziehvater erschießen lassen und so weiter. Aber ich hätte diese auch Diskussion hatte ich mit Ricky auch und er hat ihn halt nicht erschossen. Ich konnte es nicht fassen, weil ich fand das viel bestialischer und barbarischer, ihn zu einem modrigen Zombie mutieren zu lassen, als seinem Leiden ein Ende zu machen. So. Also, ja, ich hätte auch einfach Schiss gehabt, dass der irgendwie dann wiederkommt und mich dann, weißt du so, um Gottes Willen, dass er sich den Arm abbeißt da und dann weil man ja schon weiß, das war ja nun mal ein Erfahrungswert, den man hat, dass eben diese Entscheidungen auch wirklich dann auch weit in die nächste Episode weitergetragen werden. Und ich hatte keinen Bock, dass Clemmy sich dann irgendwie da konfrontiert sieht, da an sich rumknabbern zu lassen von ihrer Vaterfigur sozusagen. Ja. Ich fand es allerdings auch relativ trotzdem sehr hart, sie zu zwingen, sich selber schießen, also so, ne? Ich fand die Geschichte mit dem Arm. Übrigens. Mit dem Arm fand ich auch hart. Als er gebissen wurde? Ja, als du dir den Arm. Ich hab so Gänsehaut gehabt. Ich dachte, Alter. Oh, das Geräusch auch. Das muss man auch sagen, dieses Spiel hat ein unfassbar gutes Sounddesign. Das ist echt Hammer. Da sind so einzelne Szenen, wo Sachen abgesägt, weggeknabbert und so. Und du, es geht dir echt durch Mark und Bein, die Geräusche sehr, sehr gut. Ja. Ganz toll. von A bis Z ist es großartig. Man muss da vielleicht nochmal sagen, dies ist kein Point-and-Click, sondern da steuerst du die Figur direkt, ne? Ist aber ansonsten nichts anderes. Es ist aber tatsächlich im Internet auch unter dem Genre Point-and-Click-Adventure zu finden. Siehst du? Aber, weil man das ist ja auch irgendwie eins. Viele sagen, da muss man nicht so viel machen und es ist eher, man wird da geführt etc. Ist mir egal. Ich hatte auf jeden Fall 5 unfassbar geile Stunden oder lass es 7 dann im Endeffekt gewesen sein. Es war großartig. Ich habe mich gefreut. War am Arsch am Ende. Also das ist ein fantastisches Spiel. Ist bei mir nicht in den Top 5, aber jetzt, wo du es nochmal erwähnst, gehört es eigentlich rein. Dann werde ich es mir wohl für die Vita ziehen müssen. Mach mal, Philipp. Würde mich auch mal interessieren, wie du es findest. Mhm. Mach ich. Gibt's auch fürs iPhone, oder? Ja. Ja, fürs iPad, iPhone gibt's auch, ja. Ist auch, also kann man auch super gut machen. Das Schöne ist halt auch dadurch, dass es so in 5 Episoden unterteilt ist, kommt einem das auch nicht wie so ein Riesenberg vor, den man erklimmen muss, sondern die kann man so schön wegschnappern. Super. Richtig. Also und vor allen Dingen die Entscheidungen, die du in Episode 1 triffst, werden halt mit in Episode 2 reingenommen. Leute, die du töten lässt oder nicht hilfst, sonst irgendwas, die sind dann halt weg. Und das, also das ist fantastisch. Oder auch so Konversationen, die du führst, wie die weitergehen, entscheiden quasi später, ob jemand in irgendeiner Situation, in der es vielleicht angebracht ist, dir hilft oder nicht hilft oder so. Also es ist wirklich ganz, das macht sehr viel Spaß an dem Spiel und dadurch ist man halt auch viel vorsichtiger und aufmerksamer, weil man das weiß. Das ist die Entscheidung tragen sie einfach extrem weiter und ändern tatsächlich das Spiel. Also ich habe, wie gesagt, das Spiel von einem zweiten Spieler spielen lassen und da sind ganz andere Sachen passiert. Es ist echt Wahnsinn, dass auch so viel Zeit investiert wird, quasi da 5 verschiedene Spiele zu programmieren. Die letzte Frage nochmal zu dem Spiel. Ricky hat gesagt, das habe ich gemerkt, das habe ich mir doch schon gedacht und alles. Als du da in diese Farm gekommen bist, dass das Kannibalen waren. Ich habe es erst Ich war schockiert, als die Clem oder wer das war, fressen wollten. Und ich war schockiert, aber Ricky hat gesagt, das habe ich mir ja schon gedacht. Also. Nee, ich dachte das auch nicht. Ich hatte wie auch du den schön, Streit als mit sie dann Ricky nochmal aufleben lässt. Ja, ist sehr herzergreifend. Aber das ist doch so ein bisschen deren Ding auch. Die lassen doch ihre Streite alle 10 Minuten. Ist halt aufleben. Ein dummes Schwein, der Typ, ja, ist richtig. Nee, die haben ja dann den Angeschossenen da oben gefunden, die sozusagen konservieren wollten, um den gemütlich ihm das Bein zu amputieren und ihn nach und nach zu essen. Schön das Beef Jerky-Style, ja. Ja, genau. Und da war ich auch, ich hatte mit ganz vielen Sachen gerechnet, aber dass sie tatsächlich Menschen essen. Ich war auch zwischendurch unentschlossen, weil Walking Dead spielt ja auch immer so ein bisschen mit dir, dass Leute, die so ein bisschen sketchy rüberkommen, dann irgendwie doch nett sind und umgekehrt und so. Mhm. Und ich dachte, ich war mir auch nicht sicher, weil die Oma war irgendwie nett und die Typen waren irgendwie so grob, dass ich dann dachte, also auf der Farm die beiden, dass ich dachte, naja, jetzt zeichnen sie so doof, dann sind die vielleicht doch cool, aber naja, also es war interessante Charaktere, die man da getroffen hat. Dieses Spiel bringt auch dieses Gefühl so unfassbar geil rüber, dass nicht, eigentlich die Zombies sind halt das Environment, so ey, die sind halt da, die sind in großen Mengen mit Sicherheit auch gefährlich, aber one-on-one später, wenn du ein halbes Jahr, ein Jahr in dieser Welt lebst, sind die halt ein Witz, so. Ja, man weiß aber halt auch, wie man denen entkommt und was man machen muss, um denen aus dem Weg zu gehen. Aber das Spiel bringt sogar rüber, dass die verdammten Menschen eigentlich die Gefahr sind in dieser Krankenwelt und das ist großartig. Großartig. Philipp, hast du denn die Serie geguckt? Nur die erste Staffel. Und wie hat dir das gefallen? Ja, ich habe nur die erste Staffel geguckt. Ja, okay, alles klar. Na, ich habe das auch gar nicht geguckt und ich habe aber, ich habe viel darüber gelesen über die Serie und da haben die ja eben genau das Gleiche geschrieben, dass in der Serie die tatsächlichen Feinde oder das, wovor man dann irgendwann wirklich Angst hat, eher so die zwischenmenschlichen Geschichten sind. Und so genauso ist es auch in dem Spiel. Ist fantastisch. Komme ich endlich mal zu meinem Platz 2. Und jetzt komme ich auch endlich mal zu einem Rare-Spiel. Eigentlich habe ich hier 2 Spiele, aber ich nehme mal GoldenEye fürs N64. Eigentlich gehörte auch Perfect Dark, auch von Rare, auf dem Platz 2. Aber GoldenEye bei mir definitiv auf Platz 2. Philipp, möchtest du jetzt intervenieren, dass es indiziert ist bei uns? Nee, überhaupt nicht. Bist du besoffen? Ist doch kackegal. Das habe ich auch nie verstanden in irgendwelchen Podcasts. Pillermann stinkt oder so zu Killerinstinkt oder irgendwie sowas. Also, warum lache ich? Keine Ahnung. Ja, habe ich mich auch gefragt. Man darf es halt nicht bewerben, aber wir sind kommerzieller. Sind ja ein unentgeltliches Freizeitvergnügen hier. Schön gesagt, wunderschön gesagt. GoldenEye bei mir auf Platz 2. Jetzt bekomme ich doch ein bisschen Angst, es zu bewerten, jetzt wo du das gesagt hast. Nein, es ist der Ego-Shooter auf der Konsole, salonfähig gemacht und natürlich davor Doom. Quake, Unreal, alles fantastisch. Aber GoldenEye auf dem N64, ich habe, glaube ich, in meinem Leben nie ein Spiel mit meinen Kumpels mehr gezockt als das. Auf einem winzig kleinen Screen 1997 bei irgendeinem Kollegen im Zimmer. Schulkollegen, da war ich ja noch ein bisschen jünger. Wir haben im Vierer-Splitscreen das Ding gezockt, ey. Ich hatte im Multiplayer vielleicht bei Halo 3 noch so einen großen Spaß, aber GoldenEye von der Story, von dem Gameplay, perfekter Konsolen-Ego-Shooter, es hat mich komplett weggeblasen. Hat jemand von euch gespielt? Das war eins dieser Spiele, die auf dem Nintendo 64 rauskam, nachdem es für mir abgeraucht ist. Ah. Ich weiß, okay. Es ist ganz geil. Es gab ja ein Remake für die Wii. Ja, schlimm. Ja, es gab auch eins für die 360 auch. Später. Warum Echt? Ist es denn indiziert gewesen? Was war denn so schlimm daran? Ja, war schon. Ich glaube, man konnte so in Knie schießen und die sind dann entsprechend auch gefallen. Die genau, Waffe. Und du hattest halt. Ah, okay. Dann hat sie das auch rot gefärbt, das Knie und so. Sie haben halt echt unfassbar. Ich konnte es gar nicht fassen, wie man so eine Trefferphysik irgendwie oder irgendwie sowas darstellen konnte. Das war unfassbar. Wenn du den halt ins Knie geschossen hast, haben sie sich ins Knie gehalten, den Kopf dann dementsprechend wie ein Nassersack umgefallen. Das war großartig, spielerisch. Natürlich basiert die Story auf den, wie ich finde, immer noch wirklich guten GoldenEye James Bond Film. Damals der beste Pierce Brosnan James Bond Film. Der ist auch nicht schwer irgendwie. Nein, Story war ganz cool. Multiplayer war der Wahnsinn. Man konnte dann, es gab so einen Clou, auf der Map gab es dann immer diese Golden Gun. Es war diese Walter PPK von James Bond und die war dann golden. Da waren alle mit einem Schuss tot und du konntest auch komplett das Spiel customizen und so. Es war der Wahnsinn. Rares Meisterstück meiner Meinung nach. Es hat viele Spiele, die haben ja viele Spiele rausgebracht. Banjo-Kazooie etc. Donkey Kong selbstverständlich. Ist alles großartig, aber GoldenEye hat mich komplett weggeblasen damals und hat mir viele, viele schöne Multiplayer-Stunden beschert. Banjo-Kazooie ist übrigens bei mir auch noch in letzter Sekunde rausgeflogen aus meiner Top 5. Ach, wunderbares Spiel. Voll. Ja. Wir sind da doch auf einer Wellenlänge. Ne? Du hattest ein bisschen Angst, gib zu. Nee, ich hatte keine Angst. Ich habe gedacht, den armen Kerl, jetzt muss ich ihn crushen. Jetzt muss ich dem kleinen Jungen mal zeigen, was Videospiele sind. He's about to learn. It's gonna be a lesson, habe ich gedacht. Nein. Ich lerne heute übrigens echt total viel. Ich fände es irgendwie cool, wenn ihr eure die Spiele noch mal aufschreiben könntet oder dass wir die irgendwo noch mal. Der Chris und ich müssen sowieso irgendwann so einen. Das wollte ich übrigens aufziehen. Du bist vielleicht der Richtige dafür, so einen kleinen Game-Podcast machen. So, aber ja. nicht wöchentlich oder monatlich, sondern Nein. immer nur so, wenn irgendwie, was weiß ich, wenn eine E3 ist, wenn Oculus Rift raus und solche Geschichten, so große Dinger, wo man dann immer so ein kleines Roundup macht und dann so die neuesten Trends bespricht. Ich suche da auch händeringend, aber es ist wirklich schwer, zwischen den ganzen Klappspaten da irgendwie ein cooles rauszufischen. Also ja, Gaming, da komme ich hierher. Da hat ja meine Podcast in Anführungsstrichen im Hintergrund steht bei mir in Leuchtschrift peinlich. Podcast-Karriere angefangen vor 5 Jahren oder so. Und ja, Gaming ist halt so, ja, da fühle ich mich halt wohl und das ist halt ja großartig, wie ich finde. Naja, aber GoldenEye, Philipp hat es nicht gespielt, Maria auch nicht dementsprechend. Nee. Okay. GoldenEye, Banjo-Kazooie, schade, dass es bei dir rausgefallen ist. Hast du Banjo-Tooie gespielt, den zweiten Teil? Ja. Den habe ich nicht Hab ich aber nicht komplett durchgespielt. Wurde irgendwann irgendwie ein bisschen nervig, aber war ist auch großartig. Okay. Rare halt, ja. Gut, hast du dieses Nuts and Bolts gespielt auf der 360? Nein. Okay, das Thema ist beendet. Danke. Habe ich mich gleich geweigert, schon als ich die ersten... Ich möchte deine Nummer 2 jetzt bitte hören. Mario 64. Ja. Muss einfach sein, weil er einfach... Ja. Alles verändert hat. Ja. Ich hatte schon. Das habe sogar ich gespielt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie rum es war, aber Saturn und PlayStation gab es schon, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, doch. Ich habe mir erst einen Saturn geholt, also als Import. Nee, gar nicht, als normal. Dann PlayStation als Import und dann das Nintendo 64. Und als man die ersten Bilder gesehen hat und gehört hat, wie mit Analogstick und so. Ich meine, es gab mal für Knights, für einen Saturn, so einen extra Controller mit einem Analogstick. So da hat es aber schon gut funktioniert bei Knights. Ja, aber dass überhaupt Nintendo einen Mario rausbringt, was nicht 2D ist und 3D. Und dann was mich damals echt geflasht hat, ist, dass es nicht mehr diese Mathe-Heftchen-Grafik hat, wenn man bei Lara Croft an die Felswand gelaufen ist, weißt du, 1000 riesengroße Quadrätchen, sondern dass man dass alles butterweich war. Und ich weiß auch noch, in diesem Haus konnte man irgendwo ja auch so runterrutschen. Da gab es so eine Rutsche, wenn man irgendwo oben reingesprungen ist. Beim ersten Mal gab es da, glaube ich, sogar noch einen Stern. Wie butterweich das geflossen ist, wie man, ja, ja, dass man ihn langsam gehen lassen konnte und schneller laufen und dann diese Wuhu, als man diesen Salto seitwärts gemacht hat und so. Unglaubliches Spiel. Konnte man nicht sogar noch einen Handstand auf dem Baum machen? Ja, ja, genau, wenn du ganz hochgeklettert bist. Und tolle Level, tolle Ideen. Und ich habe mir ein bisschen, als Mario Galaxy kam, hatte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie sowas wieder machen. Weil Mario Galaxy, übrigens das Nintendo 3D World ist auch großartig. Ist fantastisch. Das beste Wii U-Spiel, was ich spielen durfte bis jetzt. Ja, ist saugut. Aber es ist halt diese kleinen Levels, man hat was Attraktives, auch bei dem bei dem Universe, wie heißt es? Galaxy? Oder? Galaxy, genau. Ja. Ich fand es cool, diese normale Welt, Schloss, und dann, wenn man im Bild springt, man kommt auf einmal in so einer Schneewelt raus. Dieses wabernde Bild, ich konnte es nicht fassen. Total abgefahren. Und auch dieser Brunnen, in dem man, glaube ich, irgendwann unten im Keller reingesprungen ist, der so metallisch wirkte. Es waren so viele kleine Sachen und man hat sich nie satt gespielt. Und ich war ja auch immer der Sunshine toll fand auf dem GameCube, weil es einfach noch auch so ein bisschen in die Richtung ging. Ja, da sagt doch der allgemeine Pöbel, naja, was soll denn Mario da mit so einer Wasserpumpe? Ich fand's auch nicht schlecht. Also Wasserpumpe, die übrigens, die man jetzt nicht auf ein Wii U übertragen kann oder aufs Wii, weil der Button des GameCube-Controllers war druckintensiv, also so da konnte man praktisch leicht drücken und tief drücken. Und dadurch konntest du ja auch extrem diese Pumpenweitspritze beeinflussen. Ne? Und das geht jetzt halt nicht mehr, weil ich fand, wie gesagt, auf Nintendo 64, ich weiß es noch genau, das war mein erstes Geburtstag, wo ich nicht mehr zu Hause wohnte und ich habe mir von meinen Eltern das Nintendo 64 gewünscht. Hab denen genau gesagt, in welchem Laden sie das bekommen können, weil es mir jetzt gerade vor gab. Stell mir jetzt gerade dieses N64-Child vor, was Weihnachten. Nintendo 64! Nein, aber nein, du musst dir eher so einen 20-Jährigen, der mit seiner Freundin in der Wohnung wohnt, alleine und kifft und der nicht weiß, dass die Freundin das so geregelt hat, dass das Nintendo 64 schon am Vortag über sie in unserer Wohnung war. Und ich dachte, ja, dann muss ich am nächsten Tag mich meinen Eltern treffen, um das Nintendo abzustauben. Aber ich bin dann morgens bekifft ins Wohnzimmer gelaufen. Nee, gar nicht. Ich bin verpennt ins Wohnzimmer gelaufen, um mir eine Geburtstagsbonk zu ziehen. So schlimm war es damals. Und dann steht da, und nee, dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann guckt meine Freundin mich so ein bisschen an und sagt so, hä? Und ich so, ja, mein Gott, ich darf immer mal am Geburtstag, darf ich auch mal morgens ein Köpfchen ziehen. Und sie so, ist dir nichts aufgefallen? Ich so, hä? Und dann bin ich zurückgegangen und dann, hey, fucking cool, Mann. Wave Race und Mario 64. Holy shit. Das war einfach die Kombi, das war so gute Laune. Was es damals für Spiele zum Start gab, für Launch Games, das ist der Wahnsinn. Voll, voll. Das ist der Wahnsinn. Voll. Okay, aber ich will jetzt die Nummer 1 von Maria hören, und zwar sofort. Dann wollen wir nicht noch Honorable Mentions machen? Die können wir danach abfeuern. Aber wir müssen jetzt erstmal. Achso, du willst vor den Dingern Honorable Mentions. Hätte ich gesagt, also wie du. Gute wie du Idee. Rayman Legends für die Wii U. Mirror's Edge für die PlayStation 3. Hat eine Weile gedauert, bis ich mich reingefuchst habe. Eins der geilsten Spiele überhaupt. Banjo-Kazooie, Resident Evil Code Veronica auf dem Dreamcast. War übrigens eins der Spiele, wo ich vor allem meinem Freund Laurenz gesagt habe, nein, nicht da lang. Und oh Mann, nö. Und GTA 5 habe ich sogar noch mit reingenommen. Weil so ein bisschen mal, ich wollte auch noch ein aktuelles machen, weil ich habe eben gedacht, sonst heult mir das Kind Chris rum. Ja. Maria. Honorable Mentions oder hast du? Ja, muss ich kurz improvisieren. Sind bei mir eher so ganz, ganz alte Spiele, wo ich auch viel mit verbinde, die ich tatsächlich noch selber gespielt habe. Das ist bei mir Need for Speed 1. Habe ich tot gespielt. Das war für mich damals irgendwie Podracer, fand ich auch total Wahnsinn. Das war wirklich gut. Podracer war super. Und zwar war das so gut, weil das so schnell war. Das war einfach so schnell. Also im Gegensatz so, das hat sich richtig schnell angefühlt, im Gegensatz zu den Autorennspielen, die man bis dahin hatte. Was ich auch tot gespielt habe, eine ganz andere Art von Computerspiel ist You Don't Know Jack. Ja, klar. Okay. Das habe ich auch extrem viel gespielt. Und Ja, nee, das war's. Der Rest wäre jetzt Quatsch. Okay. Okay. Bei mir ist es Monkey Island, Yoshi's Island, ja, Monkey Island, ja. Portal 2, The Last of Us, Halo 3 habe ich da drin, Final Fantasy 7, Red Dead Redemption, Half-Life 2 selbstverständlich und Shadow of the Colossus, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, The Walking Dead und das unfassbar großartige Secret of Mana auf dem Super Nintendo. Super. Schön. Platz 1, Maria. Meine Platz 1? Ist, und zwar ist es, ich nehme jetzt, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, ich nehme eine ganze Reihe. Also es ist eine Reihe, ein Spiel, von denen es mehrere Teile gab. Okay. Und zwar God of War ist meine Nummer 1. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe sie auch, aber hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ach, ist auch bei mir auf Platz 1 und zwar mit ganz viel Luft in alle Richtungen. Ich habe das entdeckt auf der mit God of War 2 habe ich angefangen. Und ich weiß nicht, das spiele ich tatsächlich auch selber. Ich habe mich sofort in dieses Spiel verliebt. Dieser brachiale Typ Kratos, der also ach, ich weiß auch nicht. Ich fand es immer ganz toll. Ist ganz kurz, ein PlayStation-Spiel kam raus 2005, 2007, 2010, 2013, zwischendurch auch nochmal für die PSP. Eigentlich war es eine Trilogie. Trilogie vor allen Dingen, Trilogie. Es ist ein Action-Adventure, Hack and Slay. Es gibt Rätsel, Zeitlevel unter Wasser, auch ganz viel Quatsch. Kratos ist der Hauptdarsteller. Der Protagonist ist basiert so ein bisschen auf der griechischen Mythologie. Und die Story ist im Prinzip, Kratos ist so ein Heerführer, Ares, der Gott des Krieges, verarscht ihn und trickt ihn sozusagen da, dass er seine eigene Familie tötet. Und dazu kommt noch, dass dann irgendwie so ein Orakel ihm den Staub seiner verbrannten Familie, die Asche seiner verbrannten Familie in die Haut brennt, deswegen ist er auch so weiß. Und ab dann hat er im Prinzip einfach schlechte Laune. Das Kratos hat einfach unfassbar schlechte Laune und schnetzelt und metzelt sich durch die komplette Götterwelt in drei Teilen. Und ich liebe es. Es macht mir so viel Spaß. Es macht mir Spaß zuzusehen. Es macht mir Spaß sogar selber zu spielen. Ich bin halt einfach nicht so sehr gut im Spielen, weil ich nicht so viel spiele. Und manchmal komme ich da einfach nicht weiter. Und ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten von meinem Bruder geschenkt, weil wir haben halt irgendwie nicht so viel Kohle, mein Bruder und ich, deswegen schenken wir uns immer lieber Sachen, wo wir nicht viel Geld ausgeben müssen. Und ich habe mir von ihm geschenkt, dass er quasi auf meiner Leinwand God of War 3 und Ascension durchspielt, damit ich es mir angucken kann, sozusagen. Ja. Und Ascension war aber wirklich nicht so geil. Nee, aber wusste man ja nicht. Aber God of War 3, also 1, 2, 3 sind der Hammer. Und es ist ganz klassisch, man kann aufleveln, tollere Waffen kaufen und Orbs, Mana, das ganze Pipapo. Und vor allem die Fähigkeiten der getöteten Götter. Genau, ja, genau. Aber es ist, die Optik dieses Spiels ist der Hammer. Kratos ist wirklich ein so konstanter Charakter, der einfach so wütend, hackend und slayend durchs Leben geht. Es ist unheimlich gewalttätig, finde ich. Es ist teilweise auch sehr optisch, grafisch und ich kann auch ehrlich gesagt, ich fühle mich manchmal ein bisschen schlecht, wie sehr ich dieses Spiel liebe und wie sehr ich es genieße, mit den Chaos-Klingen eine unfassbare Kombi in irgendeinen Gott reinzuhacken. Es ist wirklich, mir geht da so das Herz auf. Ich weiß nicht warum. Und ja, ich weiß. Ich bin wirklich ein lieber Mensch und ich streiche auch Katzenbabys und so. Aber bei diesem Spiel bin ich wirklich, da klingt es sich so aus bei mir und ich kann. Wirklich, wenn mein Bruder spielt oder wenn ich spiele, ich bin so auch so laut am Abfeiern und Schreien und es ist der Wahnsinn. Ich, keine Ahnung. Jedenfalls war ja God of War 1, 2, 3 dann irgendwie durch und bevor dann dieser Ascension rauskam, ging halt so das Gerücht um und ich möchte das jetzt einfach nochmal neu streuen, weil ich möchte, dass das irgendwann wahr wird. Und weil wir vor allen Dingen auch die Power dafür haben. Ja, eben. Wir haben die Power, weißt Dank du? Philipp. Es muss klein anfangen. Und zwar ging das Gerücht um, dass es eine zweite oder eine weitere Trilogie geben wird und dass Kratos sich durch die Götter des Nordens schnetzelt. Ja. Also ist es sowieso, das Studio wird auf der E3 was ankündigen und das wird es wahrscheinlich. Ja. Auf die E3 freue ich mich auch so dermaßen, da habe ich schon wieder alle, und ich habe wirklich, kennt ihr den Spruch, man kann sich Freunde aussuchen, aber seine Familie nicht? Ich habe keine einzigen keinen einzigen Freund oder Freundin, die sich auch nur im Ansatz für Computerspiele interessieren. Und ich bin immer so aufgeregt, wenn die E3 ist und die. Aber jetzt hast du uns. Gamescom. Ah, ja, das stimmt. Das ist auch wirklich schön. Aber der Chris spielt dir. Was wolltest du mal durchgespielt haben? Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Genau, Chris, pack die Sachen ein. Na und du, Philipp, was ist mit dir? Ich bin kein Shadow of the Colossus. Ich bin verheiratet. Aber ich weiß, wie es bei der E3 geht. Das wird wieder eine Halbscheißen, dann ja. Enttäuschung. Na, und alles ja, Sachen, wo man dann sagt, aber das fand ich cool, wird entweder irgendwann innerhalb der Jahre doch nicht mehr rauskommen oder total verspätet oder dann am Ende total umgemodelt oder scheiße aussehend. Ich lasse mich nicht mehr verarschen. Nee, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal. Ja, absolut. Weil die einzigen, bei denen man, weil wenn Nintendo eine neue Franchise ankündigen sollte oder Nintendo dieses oder jenes Spiel und das ist eben Nintendo. Direct. Ja, aber trotzdem, wenn Nintendo eine Direct macht und da ein Spiel ankündigt, auf das ich heiß bin, dann weiß ich zumindest bei denen, das wird geil und polished. Und Mario Kart war auch wieder so ein Beweis, wo alle gesagt haben, oh Mann, jetzt verschieben sie es wieder und jetzt sind sie alle happy, dass es so gut ist. Aber nochmal zu E3. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt wirklich alles, aber auch alles vom neuen Mortal Kombat, was jetzt vorgestern oder wann das war, geleakt, in Anführungsstrichen, einfach announced wurde, bis hin zum neuen, wie hieß es? Wie hieß dieser Jason Statham, James Franco-Film? Homefront? Genau. Ja, so hieß das Spiel auch. Stimmt, Homefront, wo die Koreaner oder was das da war, in Amerika einfallen. Da kam auch, wie ich finde, ein schöner Trailer jetzt die letzten Tage raus. Ja, aber man nicht weiß, wie das Spiel aussieht, sondern nur so Zwischenrender-Filmchen. Das war CGI, ja, klar. Aber ich fand die Farbe ganz schön von dem Trailer, dass du da so einen Widerstand errichtest. Das hat mir ganz gut gefallen. Und wo du gerade Sony Santa Monica angesprochen hast, die wollen tatsächlich neue Spiele ankündigen auf der E3. Die haben in ihrer Firmengeschichte, aber ich glaube, bisher nur God of Wars gemacht. Also da sieht's ganz gut aus für dich, Maria. Ja, ganz genau. Ich wollte nämlich, also ganz fertig war ich noch nicht. Ich stelle mir das einfach, also Kratos in Valhalla und mit Thor und wenn es so ein bisschen... Ich stell euch das mal vor, ich werde ganz aufgeregt, wirklich. Also schon diese Vorstellung, das finde ich auch. Und dann vielleicht kann man noch eine weitere Trilogie machen, wo er sich vielleicht irgendwie mit den ägyptischen Göttern rumprügelt und so. Das ist doch ganz toll, da kann man so viel rausholen und Kratos immer sauer sein. Oh ja, mit ägyptischen Göttern so, dann können die, wie heißt Santa Monica, können sich auf jeden Fall schon mal guten dicke Wände bauen. Weil ägyptische Götter, ja. Ist auf jeden Fall, Da kann man ja auch dann ein bisschen kreativ werden, weißt du? Klar. Und ich finde jedenfalls, da geht's ja auch immer so um unterschiedliche Settings, weißt du, so um die Optiken. Und ich fände es toll. Ich meine, hast du dann eigentlich diesen Rip-Off gespielt mit diesem Typ, der in die Hölle geht, diese Sage? Dantes Inferno? Genau. Ich habe reingeguckt. Ich habe es mir in einem Let's Play spielen lassen. Ich finde es übrigens so süß, wie du die Let's Plays immer beschreibst. Du sagst, ich habe mir das Let's Play anguckt, sondern der hat es mir vorgespielt. Ja. Es klingt so, als hätte er es extra, als hättest du mit ihm so eine Live-Schaltung gehabt und er gesagt, look, Mary, now I'm gonna do it for you. Ja, das ist wieder eine ganz andere Art von Live-Schaltung. In so einer Rob Ross-Stimme, in so einer ganz tiefen. Ja. Oh, look, Mary, now I'm gonna do it for you. Look, Mary, this is my joystick. I'm just happy to see you. Ist es denn, habt ihr beide das gespielt? Wie findet ihr God of War? Ich hab's auf der PlayStation 3 gespielt und mir ist es einfach ein bisschen zu hektisch und schnell und zu gebuttonsmashig und sowas. Ich meine, du müsstest mal Rise spielen, das wird dir wahrscheinlich gefallen. Das habe ich auch recht schnell wieder in den Schrank gelegt auf der One. Mhm. Ja, Rise, das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so scheiße. Wir alle haben, natürlich hat das keine Substanz, es ist einfach nur irgendwelche Römer abschlachten, aber God of War, ey, ich find's auch geil. Ich habe alle vier Teile dieser, also bei dem Ascension Teil, dass man dann Multiplayer reingepackt hat, ich habe ihn nicht einmal angemacht. Ach, das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch, wirklich. Das ist totaler Quatsch. Also, was ich halt auch so toll fand, zum Beispiel bei Teil 3, wie das schon losgeht. Das geht schon erstmal, das haut dir in den ersten 5 Minuten, das ist ja so ein bisschen das God of War Ding gewesen, auch bei Teil 2. Du stehst quasi nach 30 Sekunden vor einem Endgegner. Dieses Spiel haut dir so dermaßen alles um die Ohren. Ich fand es immer so toll. Man macht das an, ist direkt wow, wow, wow. Ach toll, ganz toll. Ich bin so ein bisschen verliebt. Ich würde jetzt gerne aufs Klo gehen und scheißen, aber ich will ja hören, was Chris' erster Platz ist. Deswegen muss ich hier mal langsam. Gehst du dann, wenn du dran bist? Okay, nee, ich gehe dann, wenn es fertig ist. Okay, ja, bei mir ist auf Platz 1 das halt mein unfassbares Lieblingsspiel. Ich glaube aber, es ist nicht in jeder Top 5. Also bei euch wird es, also bei Philipp wird es definitiv nicht auf Platz 1 sein. Bei mir ist es der, ich glaube, 1998 erschienene Metal Gear Solid 1 Teil mit dieser unfassbar cheesigen Synchro, die ich aber unfassbar geil damals fand, weil ich mir dachte, das ist besser kannst du eine Geschichte fast gar nicht erzählen. Und spielerisch, grafisch hat er so viel zusammengefunden. Bis heute bin ich noch großer Fan der Serie. Und der Anfang war schon großartig, wo man dann mit diesem kleinen U-Boot-Torpedo zu dieser antarktischen Basis geschossen wurde, Shadow Moses Island oder wie die hieß. Ich blick da auch, also ganz im Ernst, wer durch die Story bei Metal Gear Solid komplett durchblickt, der hat nicht mal eine Tassen im Schrank. Ja, also wirklich, das ist so unfassbar absurd, diese Story, von irgendwelchen Genomsoldaten bis zu Foxhound, bis Metal Gear Ray, Metal Gear Rex, sonst noch irgendwas, das ist völlig gestört. Auf jeden Fall, dieser Solid Snake wurde halt auf diese Basis geschossen, um Liquid Snake, irgendwie einem Klon von ihm, das Handwerk zu legen, der in dieser Basis versucht, mit diesem Metal Gear Rex, so einem riesigen Mech, versucht, irgendwie die Welt in Schutt und Asche zu legen, bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Story extremst absurd. Mich hat das Spiel komplett weggehauen damals, dieses Twin Snakes auf dem Gamecube, war auch wirklich geil, aber ich könnte es mir echt nicht vorstellen, dass ich mir den originalen Teil mal durchzocke, ohne diese cheesige Synchronisation. Ich fand das großartig damals und ja, deswegen bei mir auf Platz 1, Metal Gear Solid auf der PlayStation 1, das Original von 1998. Philipp. Ja, jetzt kommt wieder so ein schlimmes Geständnis, ja, dass ich Metal Gear Solid immer irgendwie den Einstieg nicht fand oder ich habe gerade was anderes gezockt und dann wollte ich, habe ich gedacht, so, jetzt reicht's mir, ich muss Metal Gear Solid spielen. Und dann habe ich mir für die Vita diesen, der im Dschungel Teil geholt. Den Snake Eater, den dritten Teil. Ja, und da hätte ich mir dann zur Abwechslung mal echt gewünscht, dass so ein Teil. Jetzt hör doch mal zu. So ein Tutorial kommt, wo steht, okay, so machst du das, so machst du das, so machst du das. Weil ich bin da einfach praktisch so ein bisschen im Dschungel ausgesetzt worden, da bin ich rumgelaufen und hab Essen gesucht und bin immer wieder auf den falschen Knopf gekommen und lag dann auf einmal im Sumpf und diese Kameras und so, dass ich damit nicht warm wurde, aber ich würde es ja immer gerne werden. Und ich war jetzt auch wieder kurz davor, mir für die PlayStation 4 dieses Minigame da, diese Demo, diese verlängerte für 30 Euro zu saugen. Ja. Aber hab's. Down Zeros, ne? Ja, hab's aber noch nicht gemacht, weil ich einfach Angst habe, dass mir das zu überladen ist. Steuerung ist definitiv überladen, das ist völlig richtig, aber wenn du. Ja, du musst eigentlich mit dem ersten Teil anfangen. Ich müsste eigentlich, dass du mal hier bist, aber du wolltest dich ja sowieso vielleicht mit dem Ricky mal hier zum ersten Mal euch in die Augen schauen und euch diesen Begrüßungskuss geben. Aber weiß nicht, hast du den Podcast gehört, wo wir es davon hatten? Ich? Chris? Welchen? Man merkt's, du hast ihn nicht gehört. Den über den die besten Städte. Ja, selbstverständlich habe ich den. Was? Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Ich bräuchte jemanden, der mich da so an der Hand nimmt und sagt, guck so, wo ich mir ein Level angucke, wie es gespielt wird, und dann er sagt, so, jetzt machst du mal. Dann könnte ich mich da, glaube ich, noch so ein bisschen reinfuchsen. Aber dabei alleine eine Hand auf den Schoß. Genau. Such dir doch ein gutes Let's Play im Internet. Vielleicht spielt jemand für dich. Du mit deinen Let's Plays. Ja, diese Let's Play. Ich habe mir noch, glaube ich, noch nie wirklich so ein Let's Play. Also nur wenn ich irgendwie kurz sehen möchte, wie ein Spiel, worüber gesprochen wird, aussieht. Und ich lande da aus Versehen, aber. Ich verstehe das auch, wenn man damit nicht anfangen kann. Es kommt auch wirklich auf die Spiele an. Also wenn das irgendwie Ego-Shooter sind, also dann macht es überhaupt keinen Sinn. Oder was vielleicht Sinn macht, wenn ich ein Spiel unbedingt spielen will. Ich müsste mir zum Beispiel mal ein Let's Play angucken, wo der Trevor von GTA überlebt. Ja, sowas. Ja. Genau. Und eben wie bei Walking Dead, dass man mal so guckt, was passiert, wenn man andere Entscheidungen trifft. Ja, genau. Ohne dass man es selber nochmal komplett spielen will oder so. Also es ist wirklich extrem Geschmackssache. Ich kenne auch sonst außer mir nur noch eine einzige Person auf der Welt, die überhaupt, also jetzt mal von euch abgesehen, ich meine jetzt im realen Leben, die überhaupt weiß, was ein Let's Play ist, die mit diesem Begriff überhaupt was anfangen kann. Ich war am falschen Reisen. Ach, ja, ist wirklich das, so, Philipp. Ganz ohne Witz. Du musst dich mit der Lisa mal, die auch auch beim Zelluloide mitgemacht hat, mal kurz schließen. Die ist voll, glaube ich, auf deiner Wellenlänge dann. Ja. Ach ja, die war eine Sendung vor mir, ne? Danach die, ich weiß es nicht mehr. Nee, die war vor mir. Vor dir, genau. Ich mochte die, das war, ich fand ich gut. Dein Platz 1? Mein Platz 1. Ich habe meinen Platz 1 jetzt ad hoc durch den Metal Gear Solid kam mir auf einmal wieder so eine Erleuchtung. Und da habe ich gedacht, Mario Kart habe ich schon oft genug jetzt in dieser Sendung erwähnt. Und ich hatte ursprünglich den Super Nintendo Mario Kart auf Platz 1. Um ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen, Manhunt 1. Oh. Da gehst du aber gleich in die Vollen, ey. Ich weiß, ich gehe in die Vollen, aber ich möchte auch sagen, warum ich in die Vollen gehe. Eigentlich hab ich am Anfang überhaupt keinen Bock auf das Spiel gehabt, weil ich noch nie jemand war. Ich habe mich zum Beispiel nie drüber aufgeregt, wenn Blut in Deutschland grün war oder sowas. Mhm. Und ich koste es auch viel zu wenig aus, dass man hier praktisch jedes Spiel im Spielzeugladen bekommt, egal, also alle auch, die in Deutschland indiziert sind. Also auch zum Beispiel das Manhunt 2 habe ich im Spielzeugladen gekauft, hier für die Wii. Aber dann hat es ein Freund gehabt und hat es mir geliehen und da habe ich es mir sofort auch gekauft, weil mir Manhunt erstens die Stimmung gefallen hat und zweitens die Einfachheit des Schleichsystems. Weil das ist damals gab es auch Splinter Cell und was ich nie verstanden habe, ist, wie man eine Anzeige haben kann, die über die Sichtbarkeit der Person in ganz vielen Stufen Info gibt. Also entweder ich bin sichtbar oder ich bin nicht sichtbar. Wenn ich ein bisschen sichtbar bin, bin ich ja auch sichtbar. Von daher fand ich das cool, dass bei Manhunt warst du entweder dunkel oder hell, dieses Icon. Und da wusstest du, wenn du hell warst, man sieht dich. Wenn es dunkel ist, man sieht dich nicht. Aber es war, der Witz ist natürlich, kann man da diese komischen Kills machen, die dann teilweise total over the top sind. Plastiktüten etc., ne? Ja, Plastiktüten ging ja noch. Es gab echt einen zweiten Teil, wo man auch diesen Kopf von dem einen nehmen kann. Und dann gibt's so eine, Tür, wo du so klopfen musst von so einem Sexclub und dann sagt dir mal, nee, du kommst hier nicht rein, halt die Fresse und so, aber dann musst du so einen anderen Typen umbringen und dann kannst du den Kopf von ihm so auf deine Hand nehmen und dann klopfst du wieder gegen die Tür und dann sagt er, hey Joe, komm rein. Das ist saugeil. Aber das Coole ist, ich habe mir wirklich in die Hosen geschissen, weil manchmal, wenn sie dich sehen, ja, dann muss man halt wegrennen und so ein bisschen Schlangenlinien und sich hier und da verstecken und dann kauere ich mich irgendwo unter so einem Güterzug zusammen und dann kommen sie so angerannt und bleiben so ein, zwei Schritte, bevor sie gegen mich stoßen, stehen und dann brüllen sie so, hey, you motherfucker, where are you? Und ich so, du, du, du, also man hört, glaube ich, auch so einen Herzschlag dann und laufen sie da rum und gucken so und mit so richtig übel aussehende Typen mit so strumpfen Masken und keine Ahnung. Und das ist so spannend. Und der Tod ist dann doch so schnell, wenn man es sich dumm anstellt. Aber es ist auch teilweise so lustig, wenn die Bullen dann, schleicht und den einen dann killt und am Ende kommt noch mal so eine Streife vorbei und dann sagt einer irgendwie so, oh shit, Jim, it was his turn to get the donuts today und so. Das ist einfach, ich hab's geliebt und es war super spannend und es war zwar sehr dunkel, ich mag eigentlich keine Spiele, die so dunkel sind, also die mal bei Nacht spielen. Dead Space auch nichts für dich, oder? Doch, Dead Space fand ich auch ganz cool, den ersten Teil. Ach, das ist auch cool. Habe ich aber nicht komplett durchgezockt, aber ich fand Manhunt, ich find's ein bisschen traurig, dass sie müssen diesen Gore-Faktor gar nicht so übertrieben reinbringen. Ich finde, auf der PS3 hätten sie eins bringen können, wenn sie eins auf der PS4 bekommen. Ihr habt es jetzt hier wieder amtlich. Wenn das jetzt wieder passiert, so wie bei Donkey Kong Country, dann muss ich vielleicht öfter mal, kann man mich vielleicht auch bezahlen dafür, dass ich Wünsche ausspreche. Aber Manhunt für die PS4 in so absoluter realistischer Optik mit so einem geilen endzeitmäßigen Setting, count me in. Er war auch von Rockstar, ne? Glaube ich. Ja. Ich habe nur den ersten. Das ist bis jetzt das erste Spiel, von dem ich noch nie was gehört habe. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es bei uns so im Leben niemals rauskommen würde. Nee. Ist schon. Also kam der erste Teil überhaupt bei uns raus? Nein, der kam nicht raus. Ich habe den ersten Teil nur gespielt und dieses Survival Horror / Snuff. Stealth-Ding. Das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, aber ich habe es, glaube ich, nicht durchgespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, aber irgendwann kommt auch noch Schießen und das war das erste Mal, dass ich bewusst diese Deckungs, dass man aus der Deckung, also man Knopf drückt, um aus der Deckung rauszugehen und zu schießen. Ja. Da findet man so eine Nagelpistole. Und das wären da richtig coole Shooter-Levels auch, aber und der erste Teil war wirklich der Burner. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und auch das einzige Schleichspiel, was ich je durchgespielt habe. Ah, okay. Kein Splinter Cell, kein Metal Gear, sonst nichts. Dafür hatte ich nie Geduld. Ich war kein guter Schleicher. Ich mochte aber auch, ich hab auch Command & Conquer gespielt früher, die ganz früher, und da gab es diese eine Schleichmission und die hat mich immer in den Wahnsinn getrieben. Bei Command & Conquer schleichen? Du meinst das Renegade, den Ego-Shooter oder? Nein, es gab bei Command & Conquer eine Version. Ach, wo du mit Tanja, mit einer Figur da rumlaufen musstest, ne? Genau. Ja. Ja, okay. Es gibt auch dieses Rom-Spiel, das fand ich übrigens geil, erst vorhin von. Ja, das war super. Was für ein Spiel? Schleichen und dann auch so in der Arena gegen Löwen und so. Das war auch schweinebrutal. Ja, und das hätten sie mit Rise machen sollen, dass nicht nur jeder Level Button-Smashing ist, sondern dass du auch mal so eine richtige Geschichte, dass du so vom Bauernjungen zum Gladiator und dann in der Politik und Schleichen und so, das hätte so episch sein können und dann wird's halt jedes Level dasselbe. Aber wir müssen uns da noch mal über Spiele unterhalten. Vielleicht auch in einem anderen Format. Ist das nicht sogar Shadow of Rome? Genau. Ja. Genau. Das müssen wir definitiv machen. Das trifft sich ganz gut, Philipp, denn wir beide werden uns ja nächste Woche schon wieder treffen. Ist das nächste Woche schon mit den Nationalspielen? Das ist nächste Woche schon, ja. Da kann ich dich ja, da können wir teasen wir ja einerseits, aber andererseits, es geht um international, ne? Also man muss jetzt nicht nur deutsche Nationalspieler nehmen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte auch. Also jetzt steht hier gerade, Ricky schreibt gerade nächste Woche Top 5 deutsche Nationalspieler. Genau, und ich hatte das eigentlich ein bisschen, noch. Ich hatte noch im Kopf, dass wir internationale, die 5 besten Nationalspieler überhaupt nehmen. Finde ich eben. Naja, auch. Dann überstimmt er ihn damit jetzt offiziell. Eben. Schlussende. Ja. Also er kann ja nur Deutsche nehmen, der alte Nazi. Ja. aber ich finde, ich muss auch mal mit irgend so einem bunten Vogel des internationalen Fußballgeschäfts meine Liste aufpöppen, sonst wird's mir. Wie Frank Rijkaard, meinst du? Zum Beispiel. Nee, wir können auch deutsche Nationalspieler machen. Wir können auch Deutsche nehmen, wie du willst. Nehmen wir Deutsche. Das ist mir egal. Jetzt ist mir aber gerade ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen. Warum? Weiß nicht. Ich habe das Fenster offen gelassen. Ja, also mir ist es egal, internationale oder deutsche. Ich habe von. Das könnte ja dann immer noch entscheiden. Ich fand's übrigens, ihr habt so ein paar Spiele genannt, wo ich gerne nochmal reingucken will. Ich brauche einen neuen Freund. Ich muss mal ein paar Sachen einkaufen und mir vorspielen lassen. Ganz vorspielen lassen. Die findest du doch alle bei YouTube. Ja, aber es ist schon diese Let's Play Sachen, das mache ich immer schon gerne, aber es ist schon, macht schon viel mehr Spaß, wenn man so mitmachen kann und mitraten und mitfiebern und so live dabei ist, ist natürlich klar. Das stimmt natürlich. Ich fand's auch ganz schön. Wir haben nicht so eine komplette Mainstream Top 15, die nenne ich es jetzt einfach mal genommen. Und wir hatten keine Doppelnennung, oder? Nee. Das hat mich auch gewundert. Unfassbar. Dass keiner Zelda genommen hat, das ist krass. Und ich freue mich, dass auch ihr euch auf die E3 freut, so wie ich. Es gibt noch Menschen außer mir. Ja, ich vor allem die PKs, die gucke ich mir mit ein paar Leuten zusammen an. Ja, ich gucke die immer alleine, weil ich kenne überhaupt niemanden, der sich das anguckt. Ja, ich kann, aber da kann ich dich vielleicht irgendwo mit reinnehmen, wo wenn ich da schon da bin, weil ich gehe jetzt übermorgen auf die Insel. Maria, wo ich dich gerade noch hier habe, noch eine Frage. Wolltest du nicht im Mai einen Halbmarathon laufen? Bist du den gelaufen eigentlich? Nee, wollte ich nicht. Hatte ich nie vor. Doch. Hast du bei dem Live-Podcast hast du gesagt, dass du dich oder hast du im Mai oder im März oder so, dass du einen Halbmarathon laufen wolltest? Wirklich? Ja. Ach, verrückt. Nee, habe ich nicht. Dann habe ich das vergessen. aber angemeldet habe ich mich auf jeden Fall, also definitiv nirgendwo. Das war's. Ah, okay. Okay. Also, es kann sein, dass ich damals noch mit meinem aktuellsten Ex-Freund zusammen war, mit der sich mit mir zusammen eintragen wollte und dann waren wir aber nicht mehr zusammen und dann hat sich das irgendwie verlaufen. Aber das wäre auch das Höchste. Also mehr als Halbmarathon würde ich auch nicht machen. Aber das würde ich gerne mal machen. Aber ich finde es, ich glaube, so alleine hätte ich da keinen Bock. Soweit bin ich noch nicht. Ich jogge ja auch seit 3 Monaten, 3, 4 Monaten. Oh, cool. Ja. Und? Ja, also man kann fast sagen, nach 10 Kilometern kannst du mal mir die Reißleine ziehen. Aber das ist gut schon mal. Also 10 Kilometer schaffst du. 10 Kilometer schaffe ich, ja, aber das ist das komplette Maximum. Nach knapp 4 Monaten, 3,5 Monaten, ich prügel mich da auch nicht, ich zwing mich da auch nicht. Wenn es nicht mehr geht, dann geht's halt nicht mehr. Und das ist aber auch richtig so. Du musst die Distanz, die längere, die kommt ganz von alleine. Ja. Ja. Absolut. Nachdem wir den Klimax dieses Podcasts auch schon völlig versaut haben, Philipp, wenn du richtig lange läufst, was du in der Zeit ja öfter mal machst, gehst du auch mal zwischendurch oder läufst du wirklich die ganze Zeit? Ich laufe die ganze Zeit, aber ich gehe, wenn ich ein Gel esse, weil das kriege ich im Laufen nicht hin. Ah, also machst aber du es ist so. Überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du eine Laufpause brauchst, mal zu laufen. Mal zu gehen, meinst du? Ja, ich frage mich das nämlich, ob andere das auch manchmal machen. Ich habe das manchmal an so Tagen, da muss ich das zwischendurch, muss ich mal 30 Minuten. Aber das ist völlig okay. Also es gibt Untersuchungen, dass die Regeneration besser ist und man erholter ankommt. Also bei Marathon haben sie das gemacht, bei Halbmarathonläufen so Tests von Leuten, die Gehpausen machen und nicht. Du kommst halt ein paar Minuten später ins Ziel, aber im Grunde ist, wenn du eine Gehpause brauchst, dann musst du sonst also eine Gehpause machen. Also das in Anführungsstrichen machen. Darf man auch, ja? Natürlich voll. Machen auch viele. Was man darf, das bestimmst ja du selbst. Du willst dich ja nicht irgendwie eben. Da. Aber es ja, ist ja, ich dachte, so, weiß dass, nicht, vielleicht du sagen man, darfst, ist man dann disqualifiziert. Nein, sag mal, überhaupt nicht. Also alleine schon, also es gibt ja Leute, die müssen aufs Klo zum Beispiel. Du bei den Getränkestationen kommst du nicht immer, kannst du nicht immer vorbeilaufen, wenn da gerade eine Stauung ist, dann musst du auch kurz dich praktisch in Anführungszeichen anstellen. Na ja. Aber es ist völlig legitim, Gehpausen zu machen zwischendrin. Und wenn du die, also ich meine, wenn du jetzt nicht, also es ist sowieso, du kannst auch eine halbe Stunde Gehpause machen, aber ich würde halt die so kurz wie möglich halten, weil irgendwann deine Muskeln dann auch wieder so abkühlen und alles. Also ich versuche Ich mache immer so 30 Sekunden oder so und dann habe ich wieder gute Sekunden Sachen drauf. So. Völlig legitim. Ich meine, das letzte Mal, als ich meine, am Montag bin ich 28 gelaufen und da musste ich eine Pause im Wald machen, um mich einer herrlichen Softeis konsistenzigen hellbraunen Scheißladung zu erleichtern. Das ist so der rote Faden, der sich ich war so ein bisschen Wahnsinn. Fasziniert, weil wirklich, als ich mir dann den Arsch abgewischt habe, was ein bisschen gedauert hat, ist ja so schlecht. Dann haben sich innerhalb wirklich von nicht mal einer Minute echt 100 Fliegen auf dieser Scheiße versammelt. Und da habe ich gedacht, wie die Fliegen auf die Scheiße, also dass das so schnell geht, das habe ich nicht erwartet. Ich war ein bisschen, das ist jetzt mehr so aus biologisch interessierter Botaniker. Im Wald, ja. Ohne alles. Nee, ich habe immer im alles. Wenn ich lange Distanzen, die Maria hat ja mal so ein Ding gemacht, habe ich immer einen Trinkrucksack dabei und in dem Rucksack habe ich eine kleine Tüte, wo so leider waren es nur, ich dachte, ich hätte viel mehr so 3 Blättchen Klopapier drin sind, aber ohne Klopapier gehe ich bei einer langen Runde nicht raus, weil sonst da bist du verloren. Und was habe ich mal bitte gemacht? Nee, du hast mal gecommentet, als ich so ein Selfie gemacht habe, als ich die 30 gelaufen bin oder damals waren es 24 oder so. Und das sagt mal, ob ich mit Rucksack laufen gehe. Ach aber ja, das richtig, ist, ja. Das sieht nur aus wie, es ist ein Trinkrucksack, den ich dabei habe, weil wenn du 3 Stunden unterwegs bist, ohne zu trinken, wäre nicht so. Nee, fand ich auch total gut. Ich war mir gar nicht bewusst, dass es sowas gibt. Ich habe das danach direkt im Internet mir auch mal angeguckt. Camelback heißt das. Nicht Camel Toe? Nee, das ist was anderes. Bei dir, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Podcast. Aber nur, wenn ich mit dir in einem Podcast bin. Ohne Witz, du bringst echt das Schlechteste aus mir raus. Das habe ich schon öfter gehört. So, Jungs, wollen wir mal abrappen? Abrappen, genau. Ich bin der Philipp und ich bin sehr cool und ich redete gerade von meinem Stuhl. Yeah, und jetzt ist der Chris dran und ich gebe das Mic. Okay. Ich hab's gewusst, dass wenn Philipp auch noch so ein Dönekens macht, da auch noch was Sinnvolles bei rumkommt. Deswegen fühle ich mich jetzt schlecht. Und er hat was mit Stuhl gereimt, weißt du, ne? Nochmal. Ja, ich meine, er ist immer noch besser als wie ich, der gar nichts rappen kann. Aber definitiv nächste Woche wieder einschalten, das Leitmedium. Da gibt es die Ausgabe über Fußball zur WM. Ja. Wer ist denn dabei? Ich, der Philipp und der Ricky. Cool. Ja. Maria, gut, Jungs, es war schön mit euch. Ich fühle mich so wohl, wenn ich mal über Spiele reden darf. Ich fand's auch schön. Du hast dem Podcast eine eigene Note gegeben und ich hoffe, es war okay. Ich bin halt nicht ganz so der Profi wie ihr, aber es ist ja, wir haben jetzt auch noch den Spielzuschauen-Aspekt mit drin und das ist doch auch einer. Ja. Absolut. Dann ich sage auf Wiedersehen. Muss ich irgendwas machen? Kann einfach auflegen, oder? Ich habe einfach auflegen. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Light Medium.